Fritz. Podcast. Die Welt ist klein mit Holger Klein. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Außerdem ist die Welt voller Medien und gelegentlich, da treffe ich mich ja hier mit Stefan Niggemeier, dem Medienjournalisten, also ein Journalist, der über die Medien schreibt, um über die Medien zu reden, also sozusagen Fremdmedienbeobachtung zu betreiben. Namt Stefan. Hallo, Namt. Welches Medium hast du dieses Jahr am stärksten beobachtet? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, hui, da ist mir was aufgefallen? Hättest mich da jetzt nicht drauf vorbereiten können. Entschuldigung. Ich bin ja so immer noch so halb, also dienstlich mit der Bild-Zeitung verbunden. Also, ach so, weil du damals das Bildblock gegründet hast. Genau. Ja. Und da auch noch ein bisschen was mit zu tun habe. Was denn? Du schreibst da noch? Ja, vor allem der Mats macht das inzwischen, der ja. Mats Schönauer. Aber ich habe da noch so ein bisschen meine Finger im Spiel. Mhm. Und deswegen, aber ehrlich gesagt, auch unabhängig davon ist die Bild ist dann doch immer noch, also ich wollte mich damit nicht mehr so sehr beschäftigen, aber die ist halt immer noch das Medium, was in diesem Verhältnis von Verantwortungslosigkeit zu Reichweite wirklich am brachialsten ist. Hast du eigentlich da über sowas mal mit Kai Diekmann, dem Chefredakteur, reden können? Nee. Kann man. Wolltest du nicht oder kann man das mit dem nicht? Ich glaube beides. Also lange wollten die nicht mit uns reden. Ja. Aber inzwischen, der hat ja so eine lustige Parallelexistenz auf Twitter, wo er so ganz so eine lustige Comicfigur eigentlich irgendwie ist. Ja. Aber sich auch jeder ernsthaften Debatte dadurch irgendwie entzieht. Und ich weiß aber auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob der noch das Blatt macht. Also der reist irgendwie munter durch die Welt und macht Witze mit seinem Bart und ohne Bart auf Twitter. Und ob der da wirklich als Chefredakteur arbeitet, weiß auch kein Mensch. Er nennt sich so, das heißt, er verantwortet letztendlich, was da verbreitet wird. Ja. Hast du den irgendwann mal kennengelernt? Also ja. Ich habe den nur einmal am Flughafen gesehen und ich war sehr verblüfft darüber, ich weiß, das ist jetzt irgendwie total gemein und erbärmlich, was ich jetzt sage, aber der ist ja total kleinwüchsig. Nee, echt? Der war ganz klein. Also ich habe zumindest dann, vielleicht war es auch nicht Kai Diekmann. Ich hab, das war sein kleiner Bruder. Aber es ist mir eigentlich fast peinlich. Aber ich hab den am Flughafen gesehen, habe gedacht, das ist ja Kai Diekmann. Der ist ja ganz klein, den kannst du ja mit einer Hand umhauen. Nee, das heißt, das Erste, was mir überhaupt nur eingefallen ist, als ich ihn gesehen habe, ist, dass ich ihm eine drücken könnte, was mir ein bisschen unangenehm ist. Also, ja, es war womöglich jemand anders. Also als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ist er mir nicht als besonders klein aufgefallen. Okay. Dann hab ich ihn wahrscheinlich wirklich verwechselt, ne? Oder er hatte irgendwie seine Plateausohlen nicht drunter. So 1,70 Meter oder so halt. Ich weiß es nicht. Ich nicht? Nein. Ach Gott, ich dachte, ich lasse mir das jetzt von dir irgendwie bestätigen. Ja, ich weiß nichts. Hast dir echt super, super Experten eingeladen. Fuck, was machst du? Auf welche Weise sorgst du denn für deinen Lebensunterhalt, wenn du gar nichts weißt und trotzdem über Medien schreibst? Bislang habe ich mich so durchwursteln können. Bis heute, bis gerade ist es noch nicht so aufgefallen. Der investigative öffentlich-rechtliche Rundfunk hat es wieder ausgegraben. Kennst du das, diese Sorge, irgendwann aufzufliegen? Ja, dass es irgendwann rauskommt, dass man doch eigentlich nichts kann und nichts hat. Es ist jetzt anscheinend gerade passiert. Das ist aber so ein Ding, was Medienmacher ohnehin haben. Also ich kenne niemanden, auch in meinem alten Leben beim Film. Da war es auch so, dass man eigentlich alle immer in der latenten Angst gelebt haben, der ganze Schwindel könnte irgendwann auffliegen. Es muss aber ganz viele geben, bei denen es das Gegenteil ist. Wenn das jetzt die Truther hören hier, die haben gerade zugegeben, dass das alles Schwindel ist. Lügenfunk! Ich glaube aber, dass es ganz viele gibt, bei denen es überhaupt nicht so ist, sondern die genau wissen, dass sie die Tollsten sind, dass sie wissen, wie es geht und dass sie es den Leuten erzählen. Und aber die kriegt man immer relativ leicht erschüttert, die so auftreten. Ja. Mhm. Ja. Ich fürchte, weil ich glaube damit, um jetzt so ein bisschen die Kurve zu so einem Thema womöglich zu kriegen, ich glaube, das ist auch so das Problem, so die Journalisten, die irgendwie glauben zu wissen, wie es geht und es allen sagen und wo es da nicht so Zweifel gibt oder Unsicherheit oder möglicherweise eine andere Perspektive und ich würde mir mehr Zweifel und weniger Selbstgewissheit wünschen. Das ist das große Thema dieses Jahres in den Medien wahrscheinlich, ne? Ja, also ich fand das ganze Jahr war irgendwie schon so ein Thema von so einem Vertrauensverlust in ja. Medien und von so einer Distanz zwischen Publikum und Medien. Und ich fand es interessant, weil ich mir auch, also ich habe da vor ein paar Monaten schon drüber geschrieben und haben mir mehrere Leute so erzählt, ja, wäre ganz interessant, was ich geschrieben hätte, aber eigentlich glauben sie das nicht, weil so viele Leute sind das nicht, die da diese Zweifel haben an den Medien, die den Medien das nicht mehr glauben. Und es sind halt so ein paar extreme Linke und extreme Rechte, aber im Grunde ist das kein Problem. Die Quoten der Tagesschau sind ja auch super. Und jetzt gab es ja so, jetzt gab es schon 2 oder 3 Umfragen, jetzt die letzte von Zeit Online, wo wirklich so die Zahl der Leute, die sagen, sie haben so ein Grundvertrauen in Medien, liegt irgendwo bei 40%. Und ich. Ah ja, siehst du, meine Schattenredaktion, also Twitter, ja. Hat gerade recherchiert und mir zugespielt, dass Kai Diekmann ca. 1,85 groß ist. Siehst du? Da hätte ich fast den Falschen verdroschen. Aber dann halten wir so zum Thema. Wir halten fest, ich hatte recht. Ja. So viel zum Thema, man soll ja auch sich nicht was drauf einbilden, aber ist doch ja. eher. Ja, stimmt. Der Journalist hatte recht. Ich bin ja hier eher fürs Entertainment zuständig. Also dir sollen die Leute jedenfalls auch schon mal nicht. Also da haben wir schon mal. Da haben wir schon mal das Problem. Aber bevor wir das jetzt auswalzen, können wir ja auch mal dazu aufrufen, anzurufen unter 0331 70 97 110. Ich finde den Vertrauensverlust der Medien finde ich ein sehr spannendes Thema, beziehungsweise den Vertrauensverlust in die Medien. Wie ist es denn bei euch? Vertraut ihr den Medien? Welchen Medien vertraut ihr? Und woran macht ihr das fest, dass ihr ihnen vertraut, beziehungsweise dass ihr ihnen nicht vertraut? Weil das ist ja auch mal, woher kommt das eigentlich, dass ihr auf einmal einer Methode, den Journalismus ist ja eigentlich, das ist ja kein, ist ja so ein bisschen wie Wissenschaft, wird ja immer gesagt, ja, die Wissenschaft weiß auch nicht alles. Natürlich nicht, denn die Wissenschaft ist nur eine Methode. Und letztendlich ist der Journalismus ja auch eine Methode. Korrekt angewandt ist das wahrscheinlich immer noch das Ding, mit dem sich am vertrauensvollsten über die Welt berichten lässt. Also was ist da passiert? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Warum vertraut ihr den Medien möglicherweise nicht mehr? Oder welchen Medien vertraut ihr nicht mehr? Wir sagen dann auch, welchen wir vertrauen und welchen nicht. Hoffentlich. 0331 70 97 110. 0331 70 97 110. Könnt ihr uns noch vertrauen? Der Kraftfutter-Mischwerk-Remix von Entertainment for the Brain Dead's Run. Ihr hört den Blue Moon auf Fritz. Heute Abend zu Gast ist Stefan Niggemeier, der Medienjournalist. Und wir machen die alljährliche Fremdmedienbeobachtung. Gucken mal, was dieses Jahr in den Medien bzw. mit den Medien passiert ist. Und ihr seid herzlich eingeladen anzurufen und auch zu erzählen, was eurer Meinung nach oder aus eurer Sicht mit den Medien dieses Jahr passiert ist. 0331 70 97 110. Was war besonders auffällig? Gibt es irgendwas besonders Auffälliges? Gibt es irgendwie was in den Medien, wo du gesagt hast, boah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet? Also auffällig fand ich, also dieses Jahr. Also abgesehen von dem Vertrauensverlust. Ja, den wollte ich jetzt gerade nochmal sagen. Ah, Mist. Weil ich glaube, dieses Thema Ukraine und sowas, das war schon so riesig. Das war schon so groß. Ja. Da ist gar kein anderes Beispiel. Was hat mich überrascht? Also was mich wirklich überrascht hat, wobei ich gar nicht mehr weiß, ob das ein Phänomen von 2014 war, Russia Today Deutsch, dass das auf einmal da war. Und ich war jetzt in Spanien im Urlaub 3 Wochen, da gibt es das auch. Aber nicht auf Deutsch. Auch auf Spanisch. Und dann gibt es auch nochmal einen englischen Kanal. Und das ist halt immer gleich. Also da wären dann halt für das englischsprachige Publikum, wären dann irgendwelche rechtsextremistischen Splitterparteivorsitzenden interviewt. Aus Deutschland. Aus Deutschland. Und es sieht halt so aus, als würde da irgendwie eine auch nur ansatzweise signifikante politische Größe zu Wort kommen lassen. Aber das passiert halt gar nicht. Also es ist schon irre. Ja, die hatten auch diese lustige Geschichte mit dem Experten, diesem deutschen Experten, der da immer wieder auf Sendung war, der im Grunde so ein Phantom war, wo irgendwann mal dann Journalisten recherchiert haben. Ja. Wer ist überhaupt dieser Professor? Professor irgendwas, genau. Ja. Irgendwo aus Halle oder irgendwo aus dem Osten. Ja, aber das war, glaube ich, war das Russia Today, ne? Das war ein anderer Sender, ne? Es gibt einen Podcast, der sich mit Osteuropa beschäftigt, Erscheinungsraum Ost heißt der. Und da gibt es eine ganze Sendung über die russischen Medien und die Vertrauenswürdigkeit der russischen Medien. Und da kam der auch sehr lange drin vor, dieser Herr Professor irgendwas, der an keiner Universität lehrt, der nichts publiziert hat, aber immer genau das sagt, was gerade die russische Staatsmacht genau für bestätigenswürdig durch einen deutschen Professor hält. Ja, ein bisschen bizarr. Aber ja, weil du gesagt hast, weiß nicht, ob das Phänomen von diesem Jahr ist, also in Deutschland jetzt gestartet, im Oktober oder November, jedenfalls vor kurzem, ja. ist jetzt hier erstmal nur im Internet und nur so ein halbstündiges Fenster. Und die englische Version ist schon extrem professionell gemacht und kommt wirklich so daher wie, ja, wie ein seriöser Nachrichtensender. Was es nicht ist, oder? Also nee, kann man denen das leicht nachweisen? Also ich sehe mir das an und merke sofort, okay, das ist halt der Gipfel der Unseriösität eigentlich. Aber vielleicht bin ich auch nur geschult dadurch, dass ich seit so vielen Jahren auch vom Fach bin. Also ich glaube, man kann es ihnen nachweisen. Das Problem ist halt, dass du so jemanden wie CNN leider auch nachweisen kannst. Und ich will gar nicht sagen, dass es das gleiche ist oder dass es das gleiche Ausmaß an Unprofessionalität oder an Propaganda oder sowas ist. Aber da bleiben schon auch sehr viele Flanken offen bei den anderen Nachrichtensendern. Gerade bei CNN. Welche Flanken sind das bei CNN, die da offen bleiben? Naja, einfach was tatsächlich angeht, irgendwelche Dinge hochzuspielen, die klein sind oder wichtige Sachen unterzupräsentieren, entweder verschiedene Meinungen gar nicht zu Wort kommen zu lassen oder auch völlig absurde Meinungen als irgendwie eine relevante Größe darzustellen. Es gab ein Gespräch, das war leider wirklich ein Eigentor von CNN mit einer auf CNN mit einer Moderatorin von Russia Today. Ja. Und das wurde eine ziemlich heftige Debatte zwischen Christiane Annapur war das. Mhm. Das hat CNN in einer etwas gekürzten Version gezeigt. Und die Kollegen von Russia Today sind ja nicht blöd. Die haben das selber auch irgendwie mitgeschnitten und haben dann irgendwie veröffentlicht, welche Teile CNN nicht ausgestrahlt hat. Und da kann man jetzt immer anfangen zu diskutieren und sagen, es ist aber auch legitim, man kann ein Interview auch kürzen. Also bei Russia Today fällt dann sofort das Wort zensiert. Da wurde gleich zensiert. Ja, natürlich. Ja. Das ist Quatsch. Aber tatsächlich kann man sich das angucken und sagen, Moment mal Leute, hätte es euch nicht gut angestanden, auch die Stellen im Interview drin zu lassen, wo jetzt eure Moderatorin gerade nicht gut aussieht. Und das meine ich so mit Flanken aufmachen. Ja. Also da ist schon viel Luft nach oben, was auch dann einfach unsere sogenannten Qualitätsmedien angeht, zu sagen, zeigt mal, was für Standards ihr habt, wenn ihr das den anderen um die Ohren haut, die Propaganda und die Lügen und das Geschickte auslassen, dann haltet euch selbst auch irgendwie an die höchsten Maßstäbe. Mhm. 0331 70 97 110. Was wir beobachten, auch schon seit längerem beobachten, aber dieses Jahr ist es sehr laut geworden, diese Beobachtung oder das Phänomen, ist so, scheint zumindest für uns ein Vertrauensverlust zu sein, den das Publikum, den Medien, den Journalisten entgegenbringt. Da, wo eigentlich ein Vertrauensvorschuss hingehören sollte, weil man sich darauf verlässt, dass die Methode Journalismus eine saubere Methode ist. Naja, Vertrauensvorschuss weiß ich jetzt nicht. Also ich mache das. Ich bringe beispielsweise meinen Kollegen von der Tagesschau einen Vertrauensvorschuss entgegen. So, ich setze mich halt nicht hin und recherchiere alles nach, was die erzählen, sondern denke mir, okay, ihr habt bestimmte Standards, ich glaube euch, dass ihr diese Standards einhaltet, also gehe ich auch davon aus, dass ich hinreichend informiert werde. Ich finde das tatsächlich schwer zu beantworten, weil ich mit meiner Arbeit, die ich auch mache, auch glaube ich immer dafür plädiere zu sagen, skeptisch zu sein und den Medien nicht alles zu glauben. Und trotzdem glaube ich auch, dass eine Demokratie nur funktionieren kann, wenn es Medien gibt, die erstmal ein Grundvertrauen bekommen und sich auch verdient haben, die das auch nicht regelmäßig enttäuschen. Mhm. Und das ist ein Problem, ist, wenn, wie gesagt, diese Umfragen zeigen, dass irgendwie nur noch 40% der Leute, des Publikums glaubt, dass sie unvoreingenommen informiert werden von den Medien, zum Beispiel über die Ukraine, dann ist das ein Problem. Dann gibt es vielleicht irgendwie berechtigte Anlässe auch zu diesen Skepsis und diesen Zweifeln. Aber am Ende ist das schwierig, weil du dann wirklich, wenn du niemandem glaubst und wenn du auch nicht so Fixpunkt hast, wo du sagst, da habe ich ein Grundvertrauen, dass die mich ordentlich informieren, dass die gute Arbeit machen und dass, wenn da Fehler passieren, dass das wirklich auch Fehler sind, dass da einfach mal was schief geht, dass da aber nicht Leute sitzen, die mich systematisch in die Irre führen wollen. Ja, wobei ich glaube, das sind dann nun wirklich jetzt, das sind dann wirklich so die üblichen Truther und Verschwörungstheoretiker, die sagen, jeder Fehler ist eigentlich kein Fehler, sondern ist eine gezielte Manipulation, die nur ruchbar geworden ist. Ja, und das aber die Frage ist halt, wie viele sind das? Also sind das die 40%? Nee, das glaube ich nicht. Aber das sind ja 40, es gibt ja offensichtlich genug Leute, die auch das Gefühl haben, da passieren so viele Fehler. Das sind am Ende keine Fehler, sondern es gibt da eine Einseitigkeit. Also dazu musst du jetzt auch gar keine Verschwörungstheorie haben im Sinne von, die sind alle gekauft. Sondern da reicht es einfach schon, dass du denkst, Moment mal, die rennen alle irgendwie in die gleiche Richtung. Die haben offensichtlich das gleiche Mindset. Die glauben aus welchen Gründen auch immer, dass dieser eine Blick auf die Nachrichten der richtige ist. ist. Und es passieren schon erstaunlich viele Fehler. Also wie oft in diesem Jahr irgendwelche Medien gemeldet haben, dass jetzt aber wirklich russische Truppen nachweisbar in der Ostukraine sind und dann Fotos davon auch hatten von russischen Truppen, wo man dann hinterher feststellen musste, nee, das sind aber Symbolfotos, das sind Bilder, die an ganz anderer Stelle, in ganz anderen Zusammenhang aufgenommen wurden. Wenn das ein, zwei, dreimal passiert, sagst du, okay, peinlich, sollte nicht passieren, aber passiert. Es ist aber so oft passiert, dass du wirklich denkst, Leute, geht's noch? Ja. Könnt ihr nicht an dieser Stelle... Die OSZE-Beobachter habe ich dann immer im Hinterkopf. Also wo ewig drei Tage behauptet wurde, da wären OSZE-Beobachter. Es stellt sich raus, es sind keine OSZE-Beobachter, sondern irgendwelche dubiosen, mit der NATO verbandelten irgendwas. Genau, auf der Grundlage von einem OSZE-Abkommen, aber jetzt nicht entsandt von der OSZE und auch keine Mitarbeiter von der OSZE. Auch so eine Geschichte, wo die gesamten Medien, brauchst du auch keine Verschwörungstheorie, um das zu erklären, weil es ist natürlich auf der Grundlage von DPA was ganz... Das ist oft Schlamperei. Das ist ganz einfache Schlamperei. Ja, aber dafür schlampen halt ziemlich viele. Ja, natürlich. Auch dafür habe ich eine Erklärung, die keine Verschwörungstheorie sein muss. Das ist einfach, wenn du über Jahrzehnte in einem doch vergleichsweise hermetischen Kreis dich bewegst, also der Journalist, der von der Journalistenschule kommt, wo du so auch so eine Art Chorgeist zumindest deinem Berufsstand gegenüber entwickelst. Der Witz ist ja, untereinander hacken die sich ja trotzdem die Augen aus. Ist jetzt nicht so, dass sie sich ordentlich behandeln würden oder sowas, aber nichtsdestotrotz hast du so einen Chorgeist und über Jahrzehnte, also fast ein Jahrhundert eigentlich, trägt der Journalist so einen Nimbus vor sich her, der Einzige zu sein, der die Welt einzuordnen und die Geschehnisse zu vertiefen vermag. Und irgendwann glaubst du dir das selbst und irgendwann wirst du, glaube ich, wirklich einfach nachlässig und sagst dir, naja, wenn ich das so sage oder wenn der Niggemeier das so sagt, dann wird das schon stimmen, dann schreibe ich das mal ab, weil der ist ja einer von uns. Ja. Und schon bist du in so einer Abwärtsspirale, in der du anfängst rumzuschlampen. Also das ist, und ich finde das eigentlich ziemlich, ich finde das nur menschlich. Und da fehlen halt die Korrektive. Also das ist. Ich glaube, das ist fast noch ein bisschen harmlos, weil ich glaube, dass bei dieser Ukraine-Geschichte auch dazu kommt, dass es wirklich so ein Gefühl gibt von wir gegen die, dass da ein Konflikt stattfindet. Wir, in Klammern die Guten, gegen die Bösen. Und auf der bösen Seite sind die Russen, auf der guten Seite sind die Amerikaner, die NATO, die EU, Deutschland. Und dass man so das glaube ich, Journalisten in gewisser Weise auch das Gefühl haben, sie stehen auf dieser einen Seite, das sind wir und wir sind die Guten. Mhm. Und dass daraus ein Blick auf diesen Konflikt entsteht und dass dadurch ganz viele Fehler auch passieren, dass dadurch Leute einfach so überzeugt sind, wenn die NATO eine Pressemitteilung rausgibt, dann glaubt man das erstmal, bis das Gegenteil bewiesen ist. Wenn die Russen eine Pressemitteilung rausgeben, sagt man, das ist erstmal mit Vorsicht zu genießen, bis wir wissen, dass es stimmt. Und dadurch gibt es einfach eine katastrophale Schieflage, wo man eigentlich auch sagen müsste, Propaganda machen da beide Seiten und wir sind mal sehr vorsichtig, ob wir das glauben, was unsere Seite die Guten erzählen und das einfach verbreiten. Selbst wenn wir sie für die Guten halten, selbst wenn wir vielleicht sogar die Guten sind. Aber dafür gibt es eigentlich halt journalistische Standards, zu sagen, man übernimmt nicht solche Aussagen, die man nicht selber recherchiert hat oder von denen man weiß, dass sie stimmen, sondern man berichtet die im Konjunktiv oder wenn man es gar nicht weiß, auch möglicherweise gar nicht. 0331 70 97 110. Wir beobachten die Medien heute Abend hier. Im Moment sind wir beim Vertrauensverlust, den der Journalismus in diesem Jahr doch besonders stark zu spüren gekriegt hat. Zumindest in Stefans und meiner Wahrnehmung besonders stark. Also das ist so krass war es bisher nicht, oder? Nee, es ist natürlich aber auch ein besonders krasser Konflikt. Also man hatte ja auch selten das Gefühl, dass es um so viel geht. Also dass da das wirklich... Mal Kosovo, ja. Ja, aber da ist wirklich so ein Krieg vor der Haustür droht und ich glaube, es gibt auch vermutlich viele Zweifel oder Unsicherheit, was jetzt Berichterstattung aus anderen Krisenregionen angeht, aber hier ist so richtig... Die anderen Krisenregionen betreffen uns nicht so unmittelbar. Nee. Ne? So Afghanistan ist so weit weg, da haben wir zwar auch Truppen, aber das... Es fühlt sich nicht so an, als ob es wirklich um Krieg und Frieden auch für uns, für Europa geht. 0331 70 97 110, den Anfang macht der Max. Hallo Max. Hallo Holgi, hier ist Max. Wie ist es mit dir und dem Vertrauen in die Medien? Ich habe eigentlich noch ein ganz, ganz gutes Vertrauen in die Medien. Also es hat jetzt nicht so gelitten. Warum nicht? Also es gab doch Grund genug. Ja, ich hab eigentlich schon immer so diesen Grundsatz, ne, glaub nicht alles, was in der Zeitung steht. Ja. Und ja, also ich habe jetzt so dieses Jahr nicht wirklich gesehen, dass ich da so viel getan hätte. Aber ich hätte eine steile These, woran das liegen könnte. Also ich habe auf jeden Fall mitgekriegt, dass es diesen Vertrauensverlust gab. Also auch bei mir so im persönlichen Umfeld. Und meine These wäre ja, dass dadurch, dass halt, wie ihr gerade meintet, das jetzt so ein bisschen näher kommt mit der Ukraine zum Beispiel, aber auch, dass zum Beispiel hier die AfD so stark geworden ist und immer mehr Leute sich halt so abwenden vom, ich sag mal, Mainstream, dass sie da jetzt der Presse auch viel mehr auf die Finger gucken und das dann dazu führen könnte, dass man einfach mehr auf mehr Fehler einfach aufmerksamer wird, als das vorher der Fall war. Das glaube ich auch. Also ja. es kommt halt auch ganz banal durch das Internet dazu, dass sich die Sachen nicht mehr versenden. Also ich glaube, früher haben sich Fehler auch einfach versendet und es war auch, selbst wenn man es wollte, schwer nachzuweisen, Moment mal, ihr habt doch dieses Bild schon vor 3 Jahren gezeigt, das kann doch jetzt nicht wieder das sein. Es ist natürlich auch viel leichter, das nachzuweisen. Und Leute finden sich untereinander natürlich auch eher, die so eine Grundskepsis haben, die vielleicht von vornherein, die womöglich auch ein Interesse haben zu sagen, wir arbeiten hier gegen die Glaubwürdigkeit der Medien, und die sich dann auch finden und dadurch natürlich gegenseitig bestärken, teilweise zu Recht, aber teilweise vielleicht auch zu Unrecht. Meinst du den ständigen Publikumsrat? Nee, wie heißt das? Da gibt's so eine die ständige Publikumskonferenz der Öffentlich-Rechtlichen, ja. Genau, also sowas, das ist halt irgendwie auch so eine Frau, die sich gerade verrennt, zumindest in meiner Wahrnehmung gerade verrennt. Die ist jeden Fehler als das ist so eine der Kandidaten oder eine der Kandidatinnen, die halt sagt, das sind keine Fehler, das ist alles gewollt, die Desinformation. Die auf jeden Fall sehr, sehr penibel da drauf guckt und dann die eigentlich naheliegende Idee hatte, den richtig offiziellen Beschwerdeweg zu gehen. Also sagen, man schreibt richtig eine Programmbeschwerde. Das Schlauste, was übrigens jetzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk machen könnte, wäre zu sagen, danke, dürfen wir mit Ihnen zusammenarbeiten, dürfen wir Ihnen den Auftrag geben, uns die ganze Zeit auf die Finger zu schauen und zu klopfen. Du wirst lachen. Ich hab die Frau besucht, ich habe mit der gesprochen, und sie sagt, sie versteht eigentlich gar nicht, warum sie als Gegnerin wahrgenommen wird von den Öffentlich-Rechtlichen. Sie guckt nur öffentlich-rechtlich, sie versteht sich eigentlich als Verbündeten dadurch, dass sie sich das genau anguckt und Kritik übt. Ja, sie übt die Kritik auf in der falschen Tonalität, also in der falschen Ansprechhaltung, ist zumindest meine Wahrnehmung. Sie übt die Kritik in der falschen Ansprechhaltung, also falschen Tonalität und zu laut, sie reitet halt jedes Mal eine Attacke. Also es ist halt nicht so, man hat nicht das Gefühl, dass sie sagt, hier, da ist ein Fehler, ich schreibe mal dahin, guck doch aber mal. Aber der Witz ist, ich habe dann auch mit Leuten von der ARD gesprochen, gefragt, habt ihr denn eigentlich mal da Kontakt aufgenommen mit der Frau gesprochen? Man kann sie auch mal einladen, man kann sich ja treffen und gucken. Ist halt eigentlich kann man froh sein, wenn man so jemanden hat. Also die Antwort ist nein. Also die wird nur empfunden als Nervensäge, als Gegnerin und das ist vielleicht nicht die beste Strategie. Nee. Entschuldigung, Max. Tjo. Was sind denn deine Quellen? Also wem vertraust du denn? Welche sind die Nachrichten, die du als Erste einschaltest, wenn du Nachrichten brauchst? Eigentlich ist es immer Twitter. Dann als Second Screen, ja, eigentlich wenn es schnell gehen muss, ist es Spiegel Online. Aber das ist auch nur, um so mal schnell die Schlagzeilenbedürfnisse zu befriedigen. Also, an der Stelle mache ich ja immer Reklame für einen meiner Arbeitgeber. Für den Videotext? Genau, für den ARD-Videotext, der letztendlich dieselben Agenturmeldungen wie Spiegel Online bringt. Ja, aber nicht so aufregend. Nicht mit so viel Fotos und so aufbläst, dass es aussieht, als wäre Recherche da gewesen, sondern die Kollegen dampfen das halt ein auf 17x39 Zeichen. Und das finde ich schon ziemlich eine sehr coole Ressource, wenn es schnell gehen soll. Aber ich bin hier nicht, um Werbung zu machen, außerdem muss ich husten. Ja, und ansonsten ist es eigentlich, sind so die Standardsachen, irgendwie Süddeutsche Zeit, was man halt so liest, ne? Und Fernsehen gucke ich eigentlich kaum noch, aber das ist wahrscheinlich bei mir ähnlich wie bei den meisten aus meinem Alter. Das ist einfach zu langsam, nicht präzise genug und da ist zu viel Rauschen dabei. Und man muss warten genau. auf die Sendung, die man gucken will. Guckst du kein Fernsehen, aber trotzdem die Produktionen des Fernsehens auf anderem Wege oder ignorierst du das dann völlig, was das Fernsehen so herstellt? Also manchmal, ein paar Sendungen schaue ich mir schon noch im Internet an, aber Fernsehen eigentlich überhaupt nicht. Also es ist einfach für mich ein überholtes Konzept mit Werbung und Warten und so. Das kann man schneller haben und besser. Ja. Wird das überleben eigentlich? Ich frage mich das die ganze Zeit. Wird Fernsehen als lineares, also als programmiertes, als Programm, als lineare Darbietung, in die man sich einklingt und wieder ausklingt, wird das überleben? Und wenn ja, wie lange? Oh, also Ja, ich werde sicherlich als erster beerdigen, wenn ich da schön eine Schaufel in die Hand gedrückt bekomme. Das heißt, du kannst dir auch überhaupt keinen Umstand vorstellen, der dazu führt, dass du es doch nutzt. Was weiß ich, 8 Stunden arbeiten, nach Hause kommen und nicht mehr selber klicken wollen? Also wenn ich im Gefängnis sitze vielleicht. Ja, kriegst du wenigstens 3 Mal am Tag was zu essen. Ne? Ja, das stimmt. Welche Medien nutzt du nicht? Also nimmst du Reis aus? Wen ignorierst du aktiv? Ich ignoriere aktiv Zeitungen, eigentlich alles, was gedruckt ist. Das ist, also wir eigentlich hatten wir hier zu Hause immer viele Zeitungen lesen, also viele Zeitungen liegen. Das war Taz, FAZ, Tagesspiegel, dann auch eine Zeit lang den Spiegel da gehabt. Und das war aber, das ist auch so mit dem Internet, ist das auch alles so abgegangen. Und ja, jetzt, wie gesagt, ist es so Twitter, man liest sich so die Timeline durch. Und wenn man dann nochmal Bedürfnisse hat, dann schaut man halt bei den bekannten Nachrichtenportalen rein. Ja, also die Zeitung. Fühlst du dich gut informiert? Also fühlst du dich in der Lage, eine, wie nennt man das denn, sinnvolle und verantwortungsvolle Entscheidung als Bürger der Bundesrepublik zu treffen? Sprich, an der Wahl ohne, weißt du, was du wählst? Ich bin zwar an der Wahlurne auch so immer so ein bisschen zwiegespalten, aber doch eigentlich schon. Ich könnte ja vielleicht nur dazu sagen, dass ich Podcasts höre und dass deine Produktion da vom Medienimperium da immer einen großen Beitrag leisten. Dankeschön. Medienimperium. Ekelhaft, wo bin ich denn hier gelandet? Du bist hier, genau. Neulich die internationale Medienverschwörung ist das hier, genau. Lügenpresse. Rufen jetzt nur noch hier Podcast-Hörer von dir an. Genau, oder? Wie der Kollege Schrag eben sagte, Schummelfunk. Das ist eigentlich das schönste Wort. Schummelfunk gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Max, danke für die Blumen und danke für deinen Anruf. Ja, danke. Schöne Feiertage noch. Jo, dir auch. Tschüss. Ihr hört den Blue Moon auf Fritz. Heute Abend zu Gast ist Stefan Niggemeier, der ist Medienjournalist und hilft mir dabei, die Medien zu beobachten, weil ich das alleine nämlich nicht schaffe. Und ihr seid eingeladen, anzurufen, bei der Beobachtung zu helfen. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Wir reden gerade über den Vertrauensverlust, den die Medien bzw. der Journalismus dieses Jahr doch sehr, sehr stark abbekommen hat. Also zumindest ist der Vertrauensverlust ruchbar geworden. Wir können aber auch gerne darüber reden, was ihr sonst noch so an spektakulären medialen Ereignissen dieses Jahres mitbekommen habt. Also wo ihr sagt, hui, damit habe ich aber nicht gerechnet. Wetten, das ist zu Ende. Das ist doch schon mal was. Mir ist gerade noch eingefallen, was ich hier... Halt's fest! Wir machen erst Nachrichten. Ja. Teasing. Na. Fritz. Blue Moon. Die 2 Sprechstunden. Ein Blick auf die Medien im Jahr 2014 und darüber hinaus mit Stefan Niggemeier hier im Studio zu Gast und euch am Telefon unter 0331 70 97 110. Und weiter geht's mit Samuel. Hallo Samuel. Hallo. Moin. Moin. Hallo. Samuel, hast du noch Vertrauen in die Medien? Hattest du schon mal welches, das du verloren hast? So muss man ja auch noch fragen. Ja, als Kind hatte ich Vertrauen in die Medien, ganz klar. Aber jetzt, letztendlich habt ihr alles, ihr beide schon alles gesagt, der Stefan Niggemeier schon alles gesagt am Anfang der Sendung. Wiederholt es einfach. Genau. Ich will auch hinzufügen, aber letztendlich tatsächlich, dass auch ein paar Sachen, die ich jetzt noch gar nicht wusste, es ist wirklich interessant, was abging bei der Ukraine-Krise oder bei der Ukraine, bei dem Ukraine-Ding, bei der Geschichte, dass letztendlich von Medien, von großen Medien Nachrichten in Anführungsstrichen übernommen worden sind, und zwar in großem Stil, die ganz klar als Propaganda gekennzeichnet, also im Nachhinein nachgewiesen worden. Ja, aber auch im Nachhinein, ne? Ganz klar gekennzeichnet, halt, ist halt schwierig. Also hinterher sind wir immer schlauer. Natürlich. Die Frage ist halt, woran hätten wir, während die Nachricht verbreitet wird, erkennen können, dass da schlampig gearbeitet wurde. Naja, man kann halt nur die Augen offen halten und die Ohren offen halten und wahrscheinlich eine Skepsis gegen jedem eine Skepsis gegenüber jedem Massenmedium an den Tag legen. Und ich glaube, es ist ganz klar sehr schwierig, wenn man große Leitmedien hat, denen man eigentlich vertrauen sollte. Das Ding ist ja, es ist ja nicht das Medium oder es sind nicht die Medien, sondern es sind einzelne Leute, die diese Nachrichten machen. Und diese einzelnen Leute sind wiederum abhängig von ihren Geldgebern. Letztendlich der ZDF-Redakteur oder AD-Redakteur ist abhängig von seinem Arbeitgeber, weil er wahrscheinlich fest angestellt ist. Ja, aber das ist der ist halt genau deswegen, also der ist fest angestellt und der kann auch nicht gefeuert werden. Darum ist er halt eigentlich nicht abhängig. Ja, also die ganze Konstruktion ist. Aber ich glaube, dass er gedisst wird in der Redaktion, wenn er was recherchiert oder einen Standpunkt vertritt, der nicht der ist, den die meisten, den die meisten Leute haben. Da bin ich mir ganz sicher. Nee. Ja. Also zumindest nicht aus meinem Redaktionsalltag kann ich das so nicht bestätigen. Aus meinem Redaktionsalltag kann ich es bestätigen. Wo bist du? Ja. Wo arbeitest du? Ich war früher beim Radio. Ich bin jetzt freier TV-Produzent, muss ich dazu sagen. Alles, was Privatfernsehen ist eh nochmal völlig und Unterhaltungsfernsehen nochmal völlig. Das kann ich ja nicht beurteilen. Also ich bin halt seit 15 Jahren beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dass genau. Da irgendwie Recherchen, die nicht irgendeinem, ich sag mal, Konsens entsprechen oder sowas, dass die grundsätzlich abgebügelt werden, das sehe ich nicht, das erlebe ich nicht. Ganz ehrlich, ich muss jetzt keine, wirklich, ist kein Scherz. Also ich muss jetzt, darum geht es mir jetzt auch gar nicht. Mir geht es so darum, ich glaube, wenn man es schaffen kann, zu gucken, wer wird von wem bezahlt oder gucken kann, von wer sagt was, warum oder dass man, es ist tatsächlich, wie du sagst, sehr schwierig, im Moment der Nachricht zu entscheiden, ist es wahr oder nicht. Das kann man gar nicht sagen, weil man gar kein Augenzeuge ist. Letztendlich kann man, man muss halt vertrauen oder man vertraut halt nicht. Und wenn man sich wohlfühlt in seinem Land, wenn man sich wohlfühlt dabei bei dem, was man hört, ist es halt gut. Und wenn man halt im Nachhinein merkt, oh Mist, ich wurde angelogen, ist es halt scheiße für die ganze Branche. Und ich glaube, da sollten halt versuchen, alle Leute, die Medien produzieren, zu gucken, okay, will ich meinen Job in 10 Jahren immer noch machen? Oder kann ich, wenn in 10 Jahren irgendwas anderes ist, kann ich es mit meinem Gewissen vereinbaren, wenn ich damals einfach nur Nachrichten abgeschrieben habe zum Beispiel? Das ist schwierig. Der Joballtag in der Newsredaktion, auch beim Radio, bei den Redakteuren, ist sicherlich so, dass sie ihre Meldungen auf dem Schirm bekommen, alle paar Sekunden trippelt was Neues rein. Man kann ja gar nicht die DPA-Meldung recherchieren, das geht ja gar nicht. Nee, du verlässt dich darauf, dass die DPA die Recherche schon geleistet hat, ja. Richtig, ja. Dafür bezahlst du sie ja letztlich auch. Ja, aber ist ja so, dass die DPA natürlich auch im Konkurrenz steht mit anderen Agenturen und dann natürlich versucht, eine tolle Meldung zu bringen, als Erste zu bringen, so nur so viel als nötig zu recherchieren. Jetzt neue Fotos aufgetaucht, erstmal Ukraine ein. Eilmeldung, ne? Erstmal Eil davor schreiben, dann braucht man nur eine Überschrift und kann die Recherche nachliefern. So, und trotzdem ist es halt so, dass du, dass es halt möglicherweise schon gesendet worden ist, ja, dann hört das jemand anders, schreibt vom anderen ab. So werden Fehler, die selbst in der Wikipedia drinstehen, von Medium zu Medium übernommen. Ja. Ohne dass die FAZ hat geschrieben, ja, dann wird es wohl stimmen. Aber wenn die, dass die FAZ entschuldige mal kurz, Samuel, ja. Entschuldige, wir haben einen Falschfahrer. Machst du den Ari, Mario, oder mach ich bitte. Den? Entschuldige, nein. Samuel, ich regel dich gerade mal runter. Bleib dran, bitte, ja? Vorsicht auf der B101 Mariendorf-Trebin. Zwischen Ludwigsfelde und Thyro kommt euch ein Falschfahrer entgegen. Fahrt bitte besonders vorsichtig und überholt nicht. Auf der B101 Mariendorf-Trebin zwischen Ludwigsfelde und Thyro ist ein Falschfahrer unterwegs. Das war das erste Mal, dass ich einen Falschfahrer nicht selbst vorgelesen habe. Man ist immer wieder was Spannendes hier im Radio bei uns. Samuel, wir sind wieder da. Ja, kein Ding, alles gut, ist auch wichtig. Okay. Da vertraue ich euch übrigens, dass das richtig ist, was ihr... Obwohl, ach ja, dann, warte mal, wo war der Ari-Knopf? Kauft Reis. Nee, es ist natürlich so, dass natürlich derjenige, das Medien, der die Nachricht macht, seinen Job behalten will, sagt, okay, wenn ich jetzt eine coole Nachricht mache, ist das gut für meine Firma und so weiter. Es ist immer eine Sache, dass, wie gesagt, ich finde, es ist von Menschen gemacht, Menschen machen Fehler werden reproduziert und wenn, aber das Problem ist, wenn es immer wieder auftaucht und in dieser Geschwindigkeit und dem Konkurrenzdruck, der einfach innerhalb der Medien, also innerhalb der Medienbranche herrscht natürlich, ist es einfach so, dass dann durchaus ein Vertrauensverlust passieren kann. Also diese krasse Sache, dass im Nachhinein rauskam, dass die Meldung, dass die Russen da einmarschieren, nicht ganz richtig. Das ist krass. Also und dann natürlich machen sich da erstmal nur kritische Stimmen im Kopf und sagen, ich meine, der ganze Mensch, dem war es egal, die haben vielleicht die haben ein komisches Gefühl bekommen vielleicht, aber die denken ja nicht weiter darüber nach. Aber die Leute wie Herr Niggemeier, ich glaube, der Kollege war sehr verwundert darüber, was da abging, das hat er ja auch gesagt am Anfang der Sendung. Und ich muss dazu sagen, ich habe gerade, also wem vertraue ich? Generell Vertrauen darf man ja eigentlich niemandem. Also, ne? Es sei denn, man hat selbst es gesehen und glaubt das dann, was man gesehen hat. Ja, aber das funktioniert halt nicht. Ne? Richtig, das funktioniert, das ist korrekt, ja. Deswegen muss man halt dem vertrauen, bei dem man sich am wohlsten fühlt und das Gefühl hat, nicht verarscht zu werden. Dazu, ich habe letztens einen Film gesehen, auf Arte, der warte mal kurz, was ich ganz interessant finde, ist, du hast jetzt sehr oft gesagt, das Problem sei die Geschwindigkeit. Das ist das Problem, oder Stefan? Die Geschwindigkeit, mit der Nachrichten produziert werden? Ja, also angenommen, wir würden nur noch Wochenzeitungen haben, die unaufgeregt eine Woche Zeit haben, eine Geschichte zu schreiben. Würde es uns besser gehen? Na, weiß ich nicht. Da passieren ja dann auch Dinge leider gerade irgendwie eine Stunde vor Redaktionsschluss der Wochenzeitung. Ja. Das ist jetzt auch irgendwie nicht die Lösung. Naiver Blick halt. Und ehrlich gesagt, gerade in Krisen, also das ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Also gerade in Krisen ist man ja vielleicht auch froh, dann schnell informiert zu sein, sodass dann nicht irgendwie die Truppen schon vor der Haustür stehen, weil irgendwie leider die eine Woche dauert, die Zeitung zu veröffentlichen. Ein Einmarsch war, ja. Ich glaube, die Geschwindigkeit ist bestimmt auch ein Problem, aber ich glaube, ein Problem ist halt wirklich auch so ein Gefühl, dass im Grunde das ganze Land weiß, wie Nachrichten zu interpretieren sind. Also Beispiel, russische Flugzeuge werden abgefangen irgendwie im internationalen Luftraum. Die fliegen plötzlich hier überall über Europa. Das sind ganz aufgeregte Meldungen und man muss dann bis zum dritten oder vierten Absatz lesen, um festzustellen, das passiert dauernd. Die haben auch das Recht, irgendwie da zu sein. Das ist jetzt ein bisschen mehr als sonst. Aber das ist schlimmstenfalls vielleicht eine Provokation. Jetzt haben wir den Kollegen verloren. Jetzt haben wir Samuel verloren, schade. Egal, mach mal weiter. Samuel, ruf noch mal an. Also, er hat Zensur. Der war zu kritisch. Also was ich sagen will, das Problem ist, dass wir alle oder ganz viele Leute im Grunde in so eine Erwartungshaltung haben, wenn wir hören, das sind russische Flugzeuge im internationalen Luftraum und die werden jetzt von NATO-Flugzeugen abgefangen. Damit direkt so der Rote Baron, ne? Luftkampf über Kiel. Wir haben halt alle ganz viele Bilder, Assoziationen, die uns dabei helfen oder in dem Fall dafür sorgen, dass quasi der Adrenalinspiegel steigt. Während wir eigentlich Medien bräuchten, die vielleicht an der Stelle, wo es nötig ist, sagen, Moment mal, das passiert jeden Tag oder das passiert jede Woche. Abfangen von Flugzeugen ist auch nicht das, was ich mir nach Angucken entsprechender Spielfilme vorstelle. Und Medien, die es schaffen, einmal da auch gegen den Strom und gegen so eine Aufgeregtheit auch zu argumentieren. Die werden womöglich dann nicht so viel geklickt. Da fängt es dann zum Beispiel im Internet schon wieder an, dass du halt mit der knalligen, oh mein Gott, jetzt ist der Russe vor der Haustür Meldung, sehr viel mehr Klicks generierst als womöglich mit der Geschichte. Was da gerade passiert, ist aus folgenden Gründen vielleicht ein bisschen besorgniserregend, aber nicht sehr, oder ist vielleicht gar nicht besorgniserregend, oder passiert die ganze Zeit, keine Ahnung. Damit machst du natürlich auch keine Klicks oder verkaufst keine Zeitung. Und damit unterminierst du ja eigentlich das, dein Selbstverständnis als Journalist, weil du bist derjenige, der einordnen soll. Und wenn du sagst, der Russe kommt, dann ist es halt das Gegenteil von Einordnung. Ja, aber genau das ist, glaube ich, das Problem. Und dazu muss gar nicht mal das dazu kommen, dass mir mein Chef sagt, du bringst aber bitte die Geschichten über die bösen Russen ganz groß und die anderen Geschichten ganz klein, sondern da reicht einfach schon ein Klima, was jetzt gar nicht unbedingt so ein Redaktionsklima nur sein muss, sondern natürlich das ganze Publikum. Wir haben ja alle irgendwie diesen Blick schon auf die Welt und auf die Dinge, die da passieren. Und das ist ein Problem. Also das ist ein Problem, wenn es sich quasi immer lohnt, alarmistisch zu sein und die Geschichten zu erzählen, die unsere Vorurteile und unsere Erwartungen bestätigen und nicht vielleicht irgendwie in die andere Richtung zu rennen und zu sagen, Moment mal, das ist vielleicht ein bisschen komplexer, als es gerade aussieht. Das ist natürlich auch in der politischen Berichterstattung genau dasselbe Problem. Also da kann sich auch ein Innenminister hinstellen und sagen, dass der islamistische Terrorismus die größte Bedrohung für die Bundesrepublik Deutschland seit Ballisto-Keksriegel ist. Das wird einfach erstmal übernommen und als Zitat gekennzeichnet. Der hat das halt gesagt. Ob das tatsächlich so ist oder nicht, wird mir in demselben Artikel selten mitgeteilt. Ja, wobei das als erster Schritt natürlich auch erstmal richtig ist, zu sagen, man berichtet das. Aber dann, ja, wünscht man sich natürlich eine Einordnung, die dann tatsächlich von einem ernsthaften Bemühen geprägt ist, zu sagen, hat das jetzt Hand und Fuß? Ich muss jetzt mal einen Schlenker auch machen. Ich will auch nicht sagen, dass das gar nicht stattfindet. Es findet ganz viel guter Journalismus statt. Ja. Es gibt ganz viele Medien und Journalisten, die sich bemühen, korrekt und gut und gründlich zu berichten. Und man muss, glaube ich, auch in einer anderen Richtung einmal den Schlenker machen. Es gibt tatsächlich natürlich auch von russischer Seite, ganz bestimmt von russischer Seite, eine sehr große Aktion, die gerade darauf hinarbeitet, die Glaubwürdigkeit auch der westlichen Medien zu unterminieren und, und daran zu sägen und eine Art von Propaganda zu machen, die Leute verunsichert. Also das kann man, glaube ich, auch nicht leugnen. Es bleibt aber auch, wenn man das abzieht, einfach genug übrig, wo man sagen muss, da bieten die Medien selber den Anlass dazu, zu zweifeln. Das ist halt dieser Effekt, dass immer dann, wenn über ein Thema berichtet wird, in dem man sich selbst gut auskennt, man feststellt, dass man gerade sehr schlecht informiert wird. Ja. Und wenn ich daraus dann jeweils ableite, was das für die Themen bedeutet, in denen ich mich nicht gut auskenne, schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen. Ja. 0331 70 97 110, die Medien sind unser Thema und irgendwie sind wir beim Vertrauensverlust hängen geblieben. Hallo Paul. Hallo. Paul, was ist dir dieses Jahr in den Medien aufgefallen? Dass irgendwie alle guten Sendungen eingestellt werden, so langsam. Welche? Na, also beispielsweise jetzt. Jetzt, du wurdest bei der Late Line rausgeschmissen, 1 Plus, mein Lieblingssender. Das war aber schon letztes Jahr, dass die mich da rausgeschmissen haben. Das war letztes Jahr schon, dass die mich da rausgeschmissen haben. Das war letztes Jahr schon. Hm, das war im November letzten Jahres. Na, bei der Late Line sind jetzt ja nur noch irgendwelche komischen Comedians. Wir machen keine Kollegenschelte, bitte. Nee, aber also zum Beispiel wird ja 1 Plus jetzt eingestellt. Mhm. Mein Lieblingssender im Fernsehen und bin ich schon irgendwie ein bisschen enttäuscht. Aber warum ist das dein Lieblingssender? Naja, weil da die Sendungen kommen, die mich da irgendwie interessieren, die mich da... Sag mal ein Beispiel. Weil der Videotext so schön grün ist. Ja. weil Ludwig sieht fern, dieses Comedy mit den Migranten, wie heißt es? Ich weiß, was du meinst, mir fällt mir auch gerade der Name nicht ein. Warte mal, wie heißt denn das? Ich weiß es auch nicht. Egal. Ja? Ja. Ach so, wir dachten, du zählst noch weiter auf. Ach so, ja, und dann kommen halt noch Wiederholungen von so ein paar anderen Sendungen und... Aber das dauert ja alles noch, bis das eingestellt ist. Also da müssen jetzt noch irgendwelche Rundfunkstaatsverträge unterschrieben werden und dann muss das alles irgendwie noch in den Jugendkanal, Jugend-Online-Angebot übergeführt werden. Ich glaube, da musst du jetzt noch nicht so viel trauern. Nee. Ja, aber wenn es dann soweit ist, dann gucke ich irgendwie kein Fernsehen mehr. Ich wollte gerade sagen, wie kommt es, dass du so überhaupt Fernsehen guckst und nicht, wie Max es eben erzählt hat, aufs Internet ausweichst? Das ist mir zu umständlich. Also mein Computer ist einfach zu schlecht, um irgendwas im Internet anzugucken. Längere Sachen. Das heißt aber auch, dass wenn du einen besseren Computer hättest, du nicht mehr Fernsehen gucken würdest? Doch, immer noch. Es wäre mir einfach immer noch so ein bisschen zu kompliziert und so. Also du machst lieber, also die Medienwissenschaftler sprechen von Lean Back und Lean Forward. Haltung oder Mediennutzung. Lean Forward ist halt, sich sein Programm selbst zu gestalten, also zu klicken und irgendwie Einfluss zu nehmen. Lean Back ist Fernbedienung nehmen und einfach sich berieseln lassen. Du bist also eher aus der Lean Back-Fraktion. Ja. Ich dachte vorhin kurz, als du meinst, die ganzen guten Sendungen werden eingestellt, du meinst Wetten, das? Nee, natürlich nicht. Hat das irgendjemand nochmal geguckt, seit Gottschalk das nicht mehr hat? Hast du das geguckt, Stefan? Ja, ich hab das gelegentlich nochmal geguckt. Ich muss das ja beruflich auch gucken. Sag ich dann auch immer. Ich guck halt immer ARD-Buffet mittags, und weil das läuft halt, während ich im Büro sitze. Hm. Ja. Das hilft uns jetzt überhaupt nicht weiter. Hast du dich bei Wetten, das amüsiert? Ich hab aber, ja, nee, aber zu Gottschalks Zeiten auch schon nicht immer so oft. Hm. Also, ja. Paul, hast du Wetten, das überhaupt mitbekommen? Hast du irgendeine Beziehung dazu? Also ich habe schon gelegentlich geguckt, war dann aber immer durch diesen Sofa-Talk und die Schlagersänger irgendwie genervt. Also manche Wetten waren ja ganz spannend, aber diese ganzen Betrüger haben mich dann auch immer wieder enttäuscht davon. Also welche Betrüger? Dass bei manchen Sendungen... Das ist... Hat die Mutter jetzt irgendwie die Taste gedrückt, dass er nicht mehr telefonieren darf? Was ist denn das hier für eine Sendung? Ich bin auch sehr irritiert. Ist der Russe? Steht der Russe vorm Sendehaus? Paul? Ist doch alles Schummelfunk. Schummelfunk! So langsam komme ich mir komisch vor hier. Aber gut, das... Also ich fasse nochmal zusammen, hier rufen nur Leute an, die offensichtlich deine Fans sind und deine komischen Podcasts hören. Die Late-Line-Radiosendung. Und die dann aus der Leitung fliegen, wenn sie irgendwas Komisches sagen. Genau, die dann aus der Leitung fliegen, wenn sie irgendwas Komisches sagen. Ich kann ja auch nichts, da sitzt halt der Zensor dazwischen noch. Ja. Was will ich da machen? Bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin irritiert. 0331 70 97 110. Wir reden über die Medien mit Stefan Niggemeier, der ist zu Gast im Studio. Und Christoph ist am Telefon. Hallo Christoph. Hallo. Hallo. Bitte flieg nicht aus der Leitung. Bitte nicht. Bitte. Ich gebe mein Bestes. Danke. Ich hätte im Prinzip vier Oder was Themen du natürlich auch machen kannst, ist, du kannst uns super betrollen, indem du einfach zwischendrin auflegst. Ach, vier Themenblöcke. Sag mal, welche sind das? Also ein Problem, was der Samuel auch sehr oft verwendet hat, ist das Wort Vertrauen. Mhm. Und das finde ich ein bisschen problematisch, dass die in klassischen Medien sich alles viel zu sehr auf dieses Vertrauen kaprizieren. Ich bin Wissenschaftler. Wenn ich eine Arbeit veröffentliche, dann basiert die nicht auf Vertrauen, sondern auf Quellenangaben. Da steht drin, wie ich an meine Informationen gekommen bin, wie man das möglicherweise reproduzieren kann und so weiter. Transparenz nennt man das, ne? Genau. Dass die Journalisten eben noch viel zu stark auf Vertrauen statt Transparenz setzen. Und gerade die Printmedien scheinen sich sehr, sehr schwer damit zu tun, sich davon zu lösen. Aber also ich weiß, was du meinst, aber ich teile das nur halb, weil wenn ich so einen Konflikt habe, nehmen wir nochmal die Ukraine, dann passieren da irgendwelche Dinge und dann sind da Leute vor Ort. Und es gibt bestimmt verschiedene Perspektiven auf das, was da passiert, verschiedene Arten, das zu interpretieren. Aber es gibt ja im Kern doch irgendeine Art von Wahrheit zu sagen, das und das ist passiert und das ist nicht passiert. Ich kann aber doch in so einer Kriegs- oder Krisensituation nur sehr bedingt da Transparenz herstellen, sondern ich habe da ja jetzt nicht irgendwelche Dokumente, die ich veröffentlichen kann oder sagen, hier habe ich übrigens das Transkript oder so, wo ihr das nachlesen könnt, sondern ich muss in einer gewissen Weise mich natürlich darauf verlassen können, dass da ein Korrespondent ist, der auf der Grundlage dessen, was er gesehen hat, der Leute, mit denen er gesprochen hat, auch seines Vorwissens, mir Dinge erzählt nach bestem Wissen und Gewissen. Das ist ja das Vertrauen. Ja, das ist ja in Ordnung. Aber oft passiert das ja nicht. Wenn ich bei Spiegel Online irgendwas lese, dann finde ich selten, okay, das stammt jetzt von dpa, das hat unser Korrespondent vor Ort so berichtet, dieses Foto haben wir irgendwo auf Twitter gefunden. Das, da ist mir oft die Quellenlage einfach, also es geht jetzt nicht um vertrauliche Quellen, die Journalisten schützen müssen, das ist klar, sondern mir ist dort insgesamt zu wenig, ich kann zu wenig nachvollziehen, woher das alles kommt und möglicherweise dann eben auch selbst nachforschen, um der Meldung möglicherweise mehr Vertrauen entgegenzubringen. Ja, also ja, verstehe ich. Ich teile vor allem auch die Sorge oder das Gefühl, dass man dass es schwierig ist, einem Medium zu vertrauen, wo man einfach oft genug dann nicht das, also wo man oft genug Indizien kriegt, dass es Grund gibt, dazu zweifeln und vor allem, dass das Medium selber eigentlich gar nicht der Absender ist, sondern einfach sich irgendwo anders was abgeschrieben hat oder irgendwo was übernommen hat. Also mir fällt es zum Beispiel so oft auf, da gibt es dann, was Holger ja auch sagte, ARD-Teletext sind mehr oder weniger die reinen dpa-Meldungen. Dieselben dpa-Meldungen finde ich auf Spiegel Online, auf Süddeutsche, auf FAZ. Dann immer noch irgendwie so ein bisschen was drumherum gedichtet. Ich kann aber nicht klar sehen, okay, das ist jetzt die dpa-Meldung, dies ist der Kontext, den wir dazu gehen. Das wäre für mich schon mal schön. Mhm. Dann könnte man nämlich auch sehen, derselbe Fehler, den ich... Also ein Beispiel war zum Beispiel, als diese Virgin-Raumfähre abgestürzt ist. Da stand überall in großer Höhe von 1500 Fuß. Es waren aber in wie, 1500 Metern, 45.000 Fuß waren es, also 15.000 Meter. Ach so, ja. Und dieser Fehler wurde überall repliziert, weil das stand in der dpa-Meldung. 1500 stand da? Genau, in 1500 Metern wurde die Fähre ausgeklinkt von dem Trägerflugzeug. Mhm. In Wahrheit waren es 15.000. Aber das haben alle Medien von der dpa-Meldung übernommen. Und bei vielen Medien stand nicht mal dabei, dass die Quelle dpa war. Und das sind diese Dinge, die mich stören. Wenn da steht dpa, okay, dann weiß ich, ja, die haben sich das nicht angeguckt, da wurde nicht recherchiert. Das ist einfach die übernommene dpa-Meldung. Das wäre für mich schon mal ein Anfang. Ja, absolut. Das würde an Transparenz schon fast reichen. Es würde vor allen Dingen dann solche Agenturen wie die dpa zunehmend auch unter Druck setzen, genau, sauber zu arbeiten, weil letztlich fiel es dann immer wieder auf die zurück, weil du könntest dann natürlich als jemand, dessen Job es ist, Agenturmeldungen umzuschreiben und weiter zu verbreiten, könntest du halt immer sagen, wir waren es nicht. So, meine Job-Description ist halt, ich nehme die Meldungen der dpa für bare Münze und verbreite die weiter. Ja, also an der Stelle muss man aber schon sagen, den Druck gibt's auf dpa schon. Also anscheinend ist er nicht groß genug. Naja, oder es passieren einfach Fehler. Das Problem ist natürlich, dass dass ganz viele Leute hinterher so eine Meldung in die Hände kriegen und die irgendwie als Rohmaterial weiterverwursten, von denen keiner, also ähnlich wie ich, wenn ich da jetzt irgendwo Nachrichtenredakteur gewesen wäre, ich wäre da jetzt auch nicht drüber gestolpert, dass 1500 völlig absurd ist. Mhm. Jeder, der sich mit der Materie auskennt, merkt es sofort. Aber 99% auch der Journalisten, die diese Meldung irgendwie in die Finger kriegen, sind halt keine Experten, sondern sind vielleicht Experten dafür, wie man eine Meldung dann passend kürzt, dass sie dann in die Zeitung passt. Ja, das ist ein Problem. Also es ist ein Problem, dass es immer mehr Verbreitung von, also das Ausgangsmaterial ist relativ wenig und wird aber über immer mehr Flächen ausgespielt, immer neu verpackt, neu verbreitet. Und was an originären eigenen Recherchen oder an Know-how hinzukommt, ist relativ überschaubar. Wobei gerade so ein 1500 Meter Ding, das ist halt ziemlich leicht zu lösen, das Problem. Und es löst sich halt, indem man einfach noch einen Zwischenschritt einsetzt, indem es immer, weiß ich, vorher gab es in der Zeitung einen Schlussredakteur, dass man da jemanden hinsetzt und sagt, okay, immer wenn wir was rausgeben, wo Fakten drinstehen, wird das nochmal überprüft. Das, gerade sowas wie 1500 Meter, das ist halt ein Klick auf die Webseite der Raumfahrtagentur. Also, dann bist du halt nicht mehr der Erste mit deiner Meldung, ne? Ja, ja. Das wäre halt der zweite Themenkomplex, Geschwindigkeit, den haben jetzt andere schon angesprochen. Mhm. Was ich dann auch noch problematisch finde, was ihr auch schon besprochen hattet, ist diese zusehende Selbstvermarktung der Medien. Dass man halt die Überschriften und Nachrichten ganz marktschreierisch da zum Besten geben muss. Am schlimmsten finde ich, ist es bei Sport. Ich meine, da ist ja Selbstkritik am eigenen Programm schon lange nicht mehr möglich. Wenn man halt erstmal die Rechte gekauft hat, dann ist das alles super und fantastisch und man jahrelang da Tour de France, es ist halt eigentlich, also Sport ist, ich tue mich immer sehr schwer mit Sportjournalismus, weil dieser ganze Sport, der dann auch massenmedial stattfindet, ist eigentlich eine gigantische Unterhaltungsindustrie. Das ist halt eigentlich sowas wie das ist halt eine durchgehende Inszenierung. Und es ist halt sehr schwer, während das Theaterstück läuft, aufzustehen und die Dramaturgiefehler zu benennen, die im Theater passieren. Und ich glaube, da beißt sich einfach der Anspruch, wir machen jetzt hier Journalismus und den dann aber über eine Unterhaltungsindustrie. Ich glaube, da stecken die Kollegen auch in einem unauflösbaren Dilemma. Ja, nein. Ich erwarte jetzt nicht, dass zum ersten Mal, wo mir das so aufgefallen ist, das war mal irgendein Formel-1-Rennen auf RTL und da hatte hinterher der Lauda gesagt, das Rennen war langweilig. Puh, und da wurde der aber eine halbe Stunde vom RTL-Reporter bearbeitet, bis er das zurückgezogen hatte. Okay, das ist geschenkt. Aber gerade halt beim Thema Doping oder sowas oder die ganzen FIFA-Geschichten, da wird es dann halt schwierig, wenn sich ein Medium, gerade wie dann halt die ARD, durch in diesem Zwiespalt steht, durch einerseits die Rechte gekauft, auf der anderen Seite müsste man halt dann doch auch mal kritisch berichten, weil es ist halt doch Tour de France, was du gerade gesagt hast, das war kein Ruhmesblatt, wirklich nicht. Auch diese Rumeierei, sich dann doch nicht mehr berichten zu wollen, dann vielleicht doch noch, ja. Aber wie löst man das auf? Indem man kritisch berichtet, indem man sagt, das Produkt, das wir dir gerade präsentieren, ist eigentlich weniger wert als die Art und Weise nahelegt, in der wir es präsentieren, das kannst du halt auch nicht bringen. Du sägst doch nicht am eigenen Ast. Schwierig, ja, gebe ich zu. Ich sag nur, dass ich es als Problem sehe, diesen Spalt. Das war halt vielleicht vor 50 Jahren nicht so, als die Rechte für alles Mögliche noch billiger waren und es keine Konkurrenz gab, zumindest im Fernsehen. Aber wie sähe eine Lösung aus? Das würde mich jetzt wirklich mal... Wie könnte man sauberen Sportjournalismus machen, obwohl man die Rechte hat? Eigentlich bräuchtest du noch eine Instanz, ne? Eigentlich bräuchtest du noch eine der Wahrheit verpflichteten oder der Allgemeinheit verpflichteten, also öffentlich-rechtlichen Instanz, die das nochmal kontrolliert. Ja, aber ich glaube, aus dem Dilemma kommst du nicht raus, dann müsste man wirklich sagen, als öffentlich-rechtlicher kann man nicht in diesem Maße Teil des selber Teil des Systems sein, weil ich bin natürlich, wenn ich sehr viel Geld für diese Rechte ausgebe, habe ich natürlich ein Interesse daran, dass die Leute das gucken, dass Leute das toll finden, dass ich das nicht selber schlecht schreibe. Mhm. Also muss auch da sagen, auch da gibt's ja bei ARD und ZDF, auch bei der Tour de France gab es da natürlich Journalisten, die dann trotzdem Dokumentationen gemacht haben, die da das kritisch begleitet haben. Aber im Grunde aus dem Dilemma kommt man nicht raus, sondern dann müsste man sagen, Events, die so teuer sind und bei denen so sehr man in dieses Dilemma kommt, die überlassen wir dem Markt, das machen die Privaten. Ja, womöglich. Aber dann hast du wieder ein Problem, dann kommen die Nächsten und sagen, im Moment mal, ihr seid für die Grundversorgung da, da gehört das auch dazu. Ja, aber da gibt's ja noch eine andere Form, die Grundversorgung sicherzustellen, außer jetzt dadurch, dass man tatsächlich die exklusiven Rechte hat, das als erstes im Free TV ausführlich zu machen. Und dann könnte man womöglich auch eine Berichterstattung machen, die eher von journalistischen Kriterien geprägt ist. Als von Eventkriterien. Ja. Wo mir das noch viel mehr auffällt, ist auf, wenn die Medien über sich selbst berichten müssen oder für ihre eigenen Interessen da sind, so Themen Leistungsschutzrecht, Google. Mhm. Da wird es natürlich dann statt, was man über ein Produkt, was man gekauft hat, berichtet, dann halt muss man da dann ja über das Leistungsschutzrecht, was einen selbst irgendwie betrifft, berichten. Und ich glaube, dass beim Leistungsschutzrecht haben sich auch die wenigsten Medien mit Ruhm bekleckert. Ja, absolut. Ich glaube, keiner hat da sauber gearbeitet. Oder? Hast du irgendeinen mitgekriegt, Stefan? Also irgendwer, wo du nicht das Gefühl hattest, hey, Moment mal, die lassen sich gerade vor Springers Karren spannen? Also, nee, so pauschal würde ich es jetzt nicht sagen. Also da gab es schon Abstufungen und man müsste jetzt nochmal gucken, was die Süddeutsche, wie die da berichtet hat. Nee, ganz so pauschal würde ich es nicht sagen. Bei der Süddeutschen wäre es auch mein erster Kandidat gewesen. Aber tatsächlich ist das natürlich frustrierend, weil an solchen Stellen Medien natürlich genau dieses Vertrauen auch selber verspielen. Weil natürlich ist klar, dass die Medien da in einem Interessenskonflikt sind, dass sie da in eigener Sache berichten. Und natürlich müsste dann klar sein, dass man ganz besonders aufpasst, was weiß ich, entweder extrem neutral zu berichten oder pro und contra beide Seiten sehr zu Wort kommen. Das ist ja nicht so, als ob es unmöglich wäre, dieses Dilemma zu lösen. Und ja, wenn man dann merkt, dass Medien nicht mal den Versuch unternehmen an der Stelle, dann ja, es ist kein Wunder, wenn man denkt, okay, an anderer Stelle haben sie vielleicht auch andere Interessen, als nur mich möglichst wahrheitsgemäß zu informieren. Ja, gerade beim Leistungsschutzrecht ist mir dann wieder so aufgefallen, auch halt, dass es an Transparenz mangelte. Dann steht dann halt, Google ist marktbeherrschend, aber da steht nirgendwo mal, unser Medium kriegt so und so viel Prozent des Traffics über die Google-Suche und dann wird immer behauptet, Google bevorzuge seine eigenen Produkte. Dann steht aber auch nicht da, welche das jetzt sein mögen, sondern das ist irgendwie auch so ein, das ist auch immer nur so eine Behauptung. So ein Raunen. Na, es ist auch, also das ist auch ein schönes Beispiel. Es gibt viele Berichte darüber. Ich habe ehrlich gesagt selber auch eingeschrieben darüber, wie Google Lobbyarbeit macht in Deutschland. Und es ist absolut legitim und also nicht nur legitim, sondern auch notwendig, das kritisch zu begleiten. Aber so die Berichte, wie denn deutsche Verlage Lobbyarbeit bei der Politik machen in eigener Sache, die findet man deutlich weniger in der deutschen Presse. Also das ist dann so auch der Punkt, wo man dann einfach so blinde Flecke plötzlich generiert. Und dann, ja, dann besonders kritisch bei Google drauf guckt. Wie gesagt, finde ich völlig gerechtfertigt. Aber an anderen Stellen, wo es einem selber vielleicht wehtut oder wo die eigenen Kollegen betroffen sind, dann natürlich nicht so hinguckt. Ja, also gerade beim Leistungsschutzrecht ist es mir halt ganz extrem aufgefallen. Mhm. Ich meine, du hattest es ja auch in deinem Blog doch vielfach bearbeitet. Ja, ich war auch eher frustriert, weil da wirklich auch einige Dinge passiert sind, die ich mir in dem Ausmaß auch nicht vorgestellt hatte, weil ich wirklich denke, also dass Medien ja selbst ein Interesse daran haben, dass Leute merken, sie können ihnen trauen. Das ist ja der Punkt. Das ist ja erstmal im Interesse der Medien selbst und die einfachste Art, das herzustellen, ist natürlich an solchen Stellen nicht solche Propaganda in eigener Sache zu machen. Ja, mein vierter Punkt wäre, Quellenlage durchs Internet wird immer schwieriger. Das musst also du auch ausführen. Ich mache das so oft an Fotos fest, also das haben wir oft gesehen. ein und dasselbe Foto aus irgendeinem Krisengebiet wird dreimal verwendet in völlig unterschiedlichen Kontexten. Einmal ist es ein totes Baby in Syrien, dann war es ein totes Baby aus dem, was weiß ich, Sudan oder keine Ahnung. Und man weiß nicht, wo, da auch Journalisten ja, glaube ich, doch vielfach inzwischen halt auch im Internet recherchieren, dass es dort noch schwieriger, als es früher schon war, irgendwie vertrauenswürdige Quellen zu identifizieren. Also weil vor, ich weiß nicht, welcher Anrufer es war, der meinte, seine Newsquelle wäre Twitter. Also ich sehe fast alles auf Twitter eher kritisch, weil, naja, selbst Leuten, denen man selbst vertraut, die retweeten dann mal irgendwas und schon hat man wieder diesen der eine schreibt vom anderen einfach ab. Passiert oft genug, ja. Ja, was man ja eigentlich bei den Medien kritisiert. Und ja, auch selbst Wikipedia, da fundiert dann ein Artikel wiederum auf einem Spiegel Online-Artikel. Und gerade in den Fächern, wo man sich auskennt, ist die gerade die deutsche Wikipedia oft in einem schwierigen Zustand. Aha, aber in welchen wäre das? Physik und Informatik. Also Wobei der große Vorteil bei Wikipedia tatsächlich der ist, dass man die Quellen dann sehr gut nachvollziehen kann und eine Chance hat, auch selber zu merken, wenn, was weiß ich, die Quellenlage dünn ist oder wenn man mal den Quellen folgt und sagt so, okay, das ist hier, aber das überzeugt mich nicht. Insofern hat das ja genau eigentlich so eine Transparenz, selbst da, wo es nicht gelungen ist. Das stimmt. Das mache ich auch meistens, weil ja, aber das gelingt der Wikipedia dann eben dadurch, Vertrauen zu gewinnen durch die Transparenz, dass eben die Quellen dastehen, dass ich sehe, wer hat wann was geschrieben. Aber alleine, dass das prinzipiell möglich ist, hilft schon, oder? Weil es steht ja trotzdem oft Stuss da. Ja, aber ich kann nachvollziehen, woher kam der Stuss, woher, das meinte ich auch am Anfang mit der Transparenz. Die Wikipedia baut halt nicht so sehr auf Vertrauen, weil sie ist halt jetzt so keine Institution, sondern sie muss sich dieses Vertrauen, vielleicht hat sie das inzwischen, aber musste sich jetzt durch die Transparenz erarbeiten. Ich glaube, das könnte eine Lösung halt für die Medien sein. Transparenz. Wobei auch da, wie Stefan eben sagte, es gibt halt Momente, wo du nicht transparent sein kannst, allein schon, weil du andere Menschen gefährden würdest. Ja, oder weil einfach wirklich es darum geht, dass Korrespondenten, dass Reporter irgendwo vor Ort sind und Dinge gesehen haben, erlebt haben, mit Leuten gesprochen haben und die dann nicht veröffentlichen können, im Grunde hinterher noch das Manuskript, wo dann im Einzelnen das aufgeführt wird. Ich glaube, dass es da tatsächlich an vielen Stellen, und das ist jetzt gar nicht nur ein Widerspruch gegen, also an vielen Stellen stimmt das, was du gesagt hast mit der Transparenz, aber ich glaube, an vielen Stellen kommt man dann doch irgendwo an, wo man sagt, ich muss da Leuten dann am Ende doch auch irgendwo vertrauen. Und eigentlich möchte ich das ja auch. Also es ist ja auch so ein Bedürfnis zu sagen, ich habe ein paar Medien oder ein paar Leute in den Medien, denen ich erstmal vertraue, was sie sagen, weil ich natürlich auch nicht den ganzen Tag durch die Welt laufen will und bei jeder Nachricht sagen will, das werde ich gleich mal nachgucken, wie das wirklich war, sondern natürlich funktioniert auch so eine ganze Medienlandschaft nur darüber, dass ich an manchen Stellen einfach diese Abkürzung mache, mir das ganze selbst nachrecherchieren, das ganze die transparenten Originale nachzugucken, mir das erspare, sondern sage, ich glaube das erstmal, ich glaube das, was die mir sagen, weil meine Erfahrung ist, dass ich da ja gut mitfahre und dass ich denen vertrauen kann. Von daher, ja, ich glaube, so ganz kommt man ohne diesen Begriff und dieses Verhältnis dann doch nicht aus. Und ich glaube, dass Transparenz das auch nicht ganz ersetzt. Also das ist ein Teil davon. Transparenz schafft halt auch Vertrauen. Aber ja, am Ende, glaube ich, brauchen wir an vielen Stellen dieses Gefühl, okay, der so und so hat das berichtet, dann gehe ich erstmal davon aus, dass das stimmt. Würde ja auch wunderbar funktionieren, wenn du, weiß ich nicht, 90% deiner Artikel tatsächlich, also die Entstehungsgeschichte von 90% deiner Artikel transparent machst und bei den anderen 10% sagen würdest, Leute, ich habe gute Gründe, euch nicht zu sagen, wie die Entstehungsgeschichte ist. Das müsste ja sogar schon reichen, um dir eben diesen Vertrauensvorschuss zu bringen oder zu liefern, zu geben. Ja. Also zwei positive Beispiele, die mir da einfallen. Das ist jetzt gerade das aktuelle von Panorama natürlich, die halt einfach das Internet genutzt haben und das Quellenmaterial von ihren Pegida-Interviews online gestellt haben. Dann sieht man dann halt, okay, was ist da geschnitten, was ist nicht geschnitten, wie komprimiert ist das Ganze jetzt. Und auch wenn jetzt gerade im Ukraine-Konflikt es jetzt nicht so wirklich rühmlich war, ist der Blog von der Tagesschau, die halt dann doch immer wieder schreiben, okay, warum wählen wir bestimmte Themen aus, warum zeigen wir etwas, warum zeigen wir etwas nicht. Zumindest am Anfang, finde ich. Ja, ich finde es beim Tagesschau-Blog bin ich inzwischen sehr ernüchtert. Ich finde die Idee auch gut. Und ich finde aber am Ende muss man dann halt auch irgendwie dahin gehen, wo es weh tut. Und dann kann man auch sagen, hier, wir haben ganz viel richtig gemacht. Und ich glaube auch, dass die ganz viel richtig gemacht haben und dass da auch Kollegen sind, die erstmal sich Mühe geben und das Know-how haben und gut arbeiten wollen. Aber dann muss man halt auch irgendwie hingehen und sagen, und das hier ist blöd gelaufen und das hätten wir so nicht tun sollen. Also Transparenz tut dann einfach auch weh. Also Transparenz ist immer so ein Begriff, wo alle mal sagen, hurra, lass uns transparent sein. Ich glaube, es tut fast immer auch irgendwo weh, weil man dann auch zugeben muss, die Dinge, die einfach nicht so gut gelaufen sind. Und es gibt immer Dinge, die nicht so gut laufen. Und wenn man die dann da auch mit aufschreibt oder wenn man plötzlich irgendwas verlinkt und die Leute merken, aha, das ist aber schon ganz schön zugespitzt, wie du das gemacht hast in einer Zusammenfassung. Was wir alle als Journalisten auch, glaube ich, alltäglich machen, dass man natürlich einen Hang hat zu sagen, ich verkaufe jetzt die Geschichte so spannend wie möglich. Ja. Und wenn ich jetzt immer die Grundlage dafür veröffentlichen würde, würde man natürlich an vielen Stellen auch merken, okay, so hast du da also gearbeitet, das hast du weggelassen, den Teil, und dieser passte dir sehr gut zu deiner These, deswegen hast du ihn besonders fett rausgestellt. Das ist anstrengend, lästig und wie gesagt, tut weh. Und ich habe, also da habe ich das Gefühl, dass sich das Tagesschau-Blog inzwischen, die machen es sich sehr einfach. Ich muss gestehen, ich habe da jetzt schon eine Weile auch nicht mehr reingeschaut, fand aber den Ansatz zumindest. Absolut einverstanden. Ansatz ist genau richtig. Gut, eigentlich bin ich alles losgeworden. Okay, Christoph, dann danken wir dir und schöne Weihnachten. Euch auch. Danke, tschüss. Tschüss. Ist der Journalismus in einer Weise kaputt, dass man irgendwie was Neues erfinden müsste? Oder würdest du sagen, das ist schon okay, wie es ist, wir müssen nur nachjustieren? Vielleicht brauchen wir einen komplett neuen Ansatz, dass wir nicht mehr so berichten, wie wir berichtet haben, wie wir es gelernt haben, weil wir machen seit 100 Jahren dasselbe im Grunde. Vielleicht ist das der Fehler. Na, weiß ich nicht. Also zum einen glaube ich, dass es ganz viele Beispiele dafür gibt, dass der Journalismus, so wie er ist, funktioniert. Also bei all dem, wie wir jetzt auch oft, glaube ich, zu Recht sagen, was da alles schiefläuft, gibt es ganz tolle Beispiele dafür, wie ganz klassische Medien, wie Verlage, wie Zeitungen es schaffen, mit den Ressourcen, die sie haben, Leute irgendwo hinzuschicken, die Sachen recherchieren, die sie rauskriegen, die auch dann die Welt verändern, weil man plötzlich erstmal etwas weiß, was man vorher nicht wusste und was irgendwelche Mächtigen auch verhindern wollten. Also das passiert jeden Tag und da passieren auch ganz großartige Sachen und dafür sind auch so die klassischen Strukturen wie eine Zeitung, die Ressourcen dafür hat, sind an vielen Stellen auch genau die richtigen. Das wäre so mein einer Widerspruch. Und der andere Widerspruch ist der, dass ich das Gefühl habe, dass diese Regeln für Journalismus, die wir haben, oft einfach gar nicht angewandt werden. Also dass das Problem, also natürlich gibt es Formen, wie der Journalismus damit umgehen kann, wie ein Journalist damit umgehen kann, wenn er Dinge nicht genau weiß, wenn es irgendwie eine unklare Quellenlage gibt, das irgendwie kenntlich zu machen. Wenn man keine Fotos von irgendeinem Konflikt hat oder von irgendeinem Einmarsch in irgendein Land, was man behauptet, dann kann man nicht irgendein Foto nehmen, wo zufällig auch russische Panzer oder vielleicht sogar ganz andere Panzer drauf sind. Das ist eigentlich das Einmaleins des Journalismus. Ich würde an der Stelle nicht sagen, wir brauchen einen neuen, sondern an vielen Stellen brauchen wir eigentlich auch erstmal wieder den alten. Also die Anwendung einfach von den Regeln, die es gibt. Ich glaube, da muss man jetzt nicht so viel neu erfinden. Was neu ist, ist, dass es halt wirklich ganz viele Akteure und Publikationsformen gibt. Dass es plötzlich einzelne Leute gibt, die als Reporter irgendwo hinfahren, sich Dinge angucken und womöglich einfach auf ihrer Facebook-Seite berichten, was sie da erlebt haben oder wie sie Dinge einschätzen. Und das verändert natürlich die Möglichkeit für mich, wie ich mich über einen Konflikt informieren kann. Das macht es mir einerseits leichter, mich sehr viel besser zu informieren. es ist natürlich auch sehr viel leichter, auf irgendwelche Leute reinzufallen, die entweder keine Ahnung haben oder die ein Interesse haben, mich falsch zu informieren. Mhm. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie oder warum wir den Journalismus neu erfinden sollen. Stimmt, wenn der alte noch nicht ordentlich gemacht wird. 0331 70 97 110. Wir reden über die Medien. Sehr viel darüber, wie es um das Vertrauen in die Medien steht. Aber vielleicht ist euch das ein oder andere ja auch noch hängen geblieben aus den medialen Ereignissen oder den Ereignissen über die Medien in diesem Jahr 2014, auf das wir ja halbwegs zurückgucken wollen. Weiter geht's mit Hoda. Hallo Hoda. Wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Vertraust du den Medien noch? Ja, ich finde die Fragestellung schon ein bisschen traurig. Also Vertrauen und noch, ja. Ist ja nicht so, ich dass... Ich gehe immer davon aus, dass man das irgendwann mal getan hat. Und ich gehe nicht davon aus, dass die Medien irgendwie vorhaben, mich zu belügen oder zu bescheißen, auf gut Deutsch gesagt, und mir irgendwie irgendwas verkaufen wollen oder mich irreleiten wollen. Ich glaube, das denken viele, die dann sagen, ich vertraue den Medien nicht. Und ich glaube, kein einziges Wort, was die Medien mir da sagen. Ich finde, man hat ja immer noch seinen eigenen Kopf und sollte eben auch selber nochmal nachdenken, okay, man muss ja nicht immer das annehmen, was einem die Nachrichten so erzählen. Ne? Man hat ja selber noch die Wahl, selber zu recherchieren und zu vergleichen. Hat und, man die wirklich? Also wenn ich mir so angucke, die Wirtschaftskrise von 2008, Ich selber habe ein Abi in VWL gemacht. Ich habe sogar ein paar Semester VWL studiert. Also ich habe eine hohe Affinität zu den Wirtschaftswissenschaften und zu den Geschehnissen am Markt. Ich habe nicht mehr verstanden, was da passiert ist. Ich war darauf angewiesen, was da in der Zeitung steht, mehr oder weniger blind zu glauben. Und ich habe dann irgendwann mal einen Volkswirt, der noch besser im Saft steht, was die VWL angeht, als ich, zu interviewen, um herauszufinden, was ist da eigentlich passiert. Ich habe dieses Interview nach 4,5 Stunden abgebrochen mit den Worten, lass uns aufhören, mein Hirn kann dir nicht mehr folgen. Das ist doch, man ist doch, wie Stefan schon sagte, eigentlich gar nicht in der Lage, selber zu recherchieren. Noch groß. Ja, also zumindest so weit, dass man sicher sein kann. Kann Punkt. Ich voll nachvollziehen. Ich habe ja auch mich sehr rausgehalten aus dem Fernsehen schauen, Nachrichten gucken und Zeitungen lesen. Ich habe jetzt erst so in den letzten Monaten wieder so ein selbstverständliches Gefühl entwickelt zu den Printmedien, ja, so eine Zeitung einfach mal in der U-Bahn aufzuschlagen, weil ich halt auch überfordert war, völlig. Ich bin auch irgendwann nicht mehr wählen gegangen und war total überfordert. Nur dann den Vorwurf irgendwie, also dann den Medien aber den Vorwurf zu machen, sie seien zu negativ und sie seien irgendwie per se schlecht und hätten irgendwie böse Absichten, finde ich ziemlich unfair. Den habe ich mich auch gemacht, weil letztendlich bin ich ja verantwortlich, ob ich einfach nur glaube oder nicht, ist meine Aufgabe. Ja. Aber wie machst du das dann? Oder gibst du uns einen Vertrauensvorschuss? Das ja. Ich gucke ja auch, dass ich, also Dinge, die ich überhaupt nicht verstehe, ne, da versuche ich auf jeden Fall, weiß ich, wenigstens mal einen Wikipedia-Artikel zu lesen. Oder es gibt auch genügend Sendungen, die dann immer wieder mal erklären, was passiert ist in den letzten Jahren. Also, die für Zusammenhänge zum Beispiel, weiß ich nicht, in Ukraine oder Palästina-Konflikt, solche Sachen. Das kann man ja immer wieder recherchieren. Ne? Und wenn es mich wirklich brennend interessiert, dann kaufe ich mir halt ein Buch. Mhm. Oder ich unterhalte mich mit Leuten, die wirklich Ahnung haben oder weiß ich nicht. Es gibt auch immer ziemlich viele interessante Posts, die man dann irgendwie auf Facebook lesen kann oder auf anderen Seiten wie Upworthy oder so, wenn du dich dann für gewisse Themen interessierst, kann man da immer weiter recherchieren. Also was ich einen wichtigen Punkt finde, was du auch gesagt hast, dieses diese Unterstellung, man kann den Medien ja ohnehin nicht glauben, die wollen uns ja eh nur belügen. Was ich beunruhigend finde, ist, was man so an manchen Stellen sieht, Udo Ulfkotte hat in diesem Jahr ein Buch geschrieben, im Grunde, was nur daraus besteht, wie Journalisten uns belügen. Und wenn man so ein bisschen anguckt, was er behauptet, also auch so auf Facebook oder Twitter, wo er dann so Dinge sagt wie, ja, das hier verschweigen uns die Medien natürlich. Habt ihr mitgekriegt, dass in Athen gerade die Börse zusammengebrochen ist? Das stand natürlich in unseren Medien nirgends und verlinkt dann irgendwo hin. Und wenn man das dann nachrecherchiert, merkt man, es stimmt überhaupt nicht. Es ging ganz normal über DPR. klar, die deutschen Medien haben ganz normal darüber berichtet. Mhm. Aber die Leute, die ihm trauen, gucken das natürlich gar nicht mehr nach, sondern für die ist schon diese Behauptung, hier habt ihr ja auch gemerkt, also da hat uns natürlich niemand, unsere Medien erzählen uns das gar nicht. Das ist ein Vertrauensvorschuss, den Ulf Kotte da kriegt. Ne? Ja, und niemand geht da mehr dahin und sagt, ich guck jetzt mal, ob das überhaupt stimmt und ich guck tatsächlich mal in eine Zeitung rein, was die mir erzählt. Oder wenn man sich Zeitungen anguckt, wie viel Meinungsvielfalt da tatsächlich sich auch drin findet. Wenn man sich einfach tatsächlich mal die Mühe macht, die Dinger zu lesen, und festzustellen, dass die keineswegs, also dass der Gedanke, dass die alle von CIA irgendwie gekauft, unterwandert sind und uns irgendwie einseitig informieren wollen, ist an manchen Stellen schon deshalb nicht glaubwürdig, weil unterschiedliche, verschiedene Meinungen in Zeitungen dran stehen. In ein und derselben in Zeitung. Und derselben ist auch so ein, ich pflege ja eine Abneigung gegen den Axel Springer Verlag, hauptsächlich, weil er die Bild-Zeitung herausgibt. Er gibt auch die Welt heraus. Und ich bemühe mich redlich, eine ähnliche Abneigung der Welt gegenüber aufzubauen. In das mir. Sollte aber nicht so schwer fallen. Es passiert aber immer wieder, dass dann eben doch genau die Gegenmeinung gegen das, gegen wirklich diese Menschenverachtung, ich unterstelle der Welt Menschenverachtung und zack, veröffentlichen die wieder Beiträge, die genau das Gegenteil von Menschenverachtung sind. Also das ist, das ist schon ganz witzig. Geht's dir, du guckst gerade so, als würde es dir ähnlich gehen, das würdest du es auch nicht schaffen, da deine Abneigung zu setzen. Sehr gut. Aber im Grunde war es halt ein Plädoyer, das Feindbild einfach auch mal zu überprüfen und zu sagen, wenn man sich da so richtig eingekuschelt hat in dieses Gefühl, die wollen uns alle belügen, die berichten alle nur das Gleiche, einfach mal hinzugehen und dieses Vorurteil zu überprüfen. Und ich sehe da auch viele Dinge kritisch. Wenn man dieses Vorurteil überprüft, wird man an manchen Stellen auch feststellen, das ist jetzt gar nicht wirklich so überzeugend. Aber ich glaube, in vielen Fällen wird man dann auch einfach sehen, so schlicht ist die Welt nicht. Und ich finde auch, das stimmt. Also klar, es passieren halt ziemlich viele sehr unschöne Dinge auf der Welt. Die meisten Berichte gehen nur doch darum, Kinder sterben hier, dort ist Hungersnot, Ebola immer noch am Start und Krieg überall. So, und dann gibt es natürlich auch Nachrichten in den Zeitungen selber, Artikel, wo dann positive Dinge berichtet werden, wie zum Beispiel, polnischer Superboxer kämpft gegen Anti-Homos in Polen eben. Ne? Gibt einfach auch positive Nachrichten, man muss einfach nur mal hingucken. Und der Vorwurf, die Medien seien per se schlecht und alles sei irgendwie wäre schrecklich, finde ich ziemlich unfair und macht es auch uns, den Konsumenten, sehr einfach, uns da selber aus der Verantwortung zu ziehen. Absolut. Also so nach außen zu zeigen, zu sagen, ihr macht alles falsch, ist sehr einfach. Ja. Ja. Ich meine, wir sind ja mündige Bürger, sollten wir eigentlich sein. Ich habe es, wie gesagt, selber auch versäumt, in den letzten 2 Jahren einfach nur Nachrichten zu gucken und einfach mal wählen zu gehen. Weil ich es mir leicht gemacht habe und aufgehört, Nachrichten zu gucken und dann nur noch die Zusammenfassungen von irgendwelchen Satirikern gehört habe. was sich auch einfacher wurde. Und was auch eine sehr bedenkliche Entwicklung gerade ist, dass angenommen wird, dass irgendwelche mittelmäßigen Satire-Sendungen im Fernsehen die einzigen sind, die noch die Wahrheit sagen. Genau. Das finde ich auch gerade etwas, ich weiß nicht, mich befremdet das und beunruhigt das auch so ein bisschen. Weil ich denke immer, das sind Satire-Sendungen. Die sagen die Satire, die sagen nicht die Wahrheit. Ich tue mich da so schwer gerade. Ja. Vor allem die Wahrheit. Also ja, klar. TM. Die Wahrheit schlechthin. Das ist Hoda, vielen Dank für deinen Anruf. Sehr gerne. Schönen Abend euch. Und dir auch. Tschüss. Tschüss. Ihr hört den Blue Moon auf Fritz und zu Gast ist Stefan Niggemeier, der ist Medienjournalist und wir reden über die Medien und zwar mit Jule. Hallo Jule. Hallihallo. Jule, ist dein Thema auch das Vertrauen in die Medien oder kommst du mit was anderem? Hier auf meinem Display sieht's anders aus. Naja, also es ist halt einfach die Frage, wie viel Vertrauen brauche ich denn, um irgendwie eine Information zu kriegen? Also ganz krass ist es mir aufgefallen. Ich bin mit der Sächsischen Zeitung als Kind aufgewachsen und das war eigentlich immer das Blatt, wo das Wichtigste drin stand. Und da konnte man eigentlich sehr viel glauben, wenn ich mir jetzt die Sächsische Zeitung angucke, steht da Ramsch drin, die Überschriften werden immer größer, die Bilder werden immer größer und irgendwie, weiß ich nicht, finde ich da auch keine Informationen mehr drinnen. Und so geht es mir leider mit vielen Zeitungen. Also deswegen ist sowieso die Frage, wem kann ich überhaupt noch was glauben? Na, immerhin merkst du, dass sich was verändert hat, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Leute auch einfach immer weiter die Zeitung lesen, die sie seit 20 Jahren lesen und gar nicht so richtig mitbekommen, dass sich in der Art der Berichterstattung was verändert hat. Ja, Also bei mir ist das echt aufgefallen. Ich wollte neulich bewusst Zeitung lesen und habe überlegt, ja gut, was nimmst du? Sächsische Zeitung oder irgend sowas? Brauchst du nicht nehmen, ist irgendein Wurstblatt. Ja, nimmst du irgendwie FAZ oder Zeit oder irgend sowas Großes? Hm, guckst du mal rein? Ja. Na und wie war das dann? Naja, also wo ich sage, die Frankfurter Allgemeine ist mir einfach too much. Also wo ich sage, ich will einfach mal nur Zeitung lesen und up to date sein und nicht irgendwie eine Woche brauchen, um eine Zeitung durchzulesen. Und bin dann irgendwie auf der Zeit hängen geblieben. Ja. Weil irgendwie war das eine gute Zusammenfassung. Ja, Wochenzeitung. Mein Reden. Die können unaufgeregter arbeiten. Zumindest fühlen sie sich unaufgeregter an. Ja, also wirklich, weil ich habe das durchgelesen, ich habe halt so durch die verschiedenen Zeitungen geblättert und dann denkst du, ja, es steht überall das Gleiche drin, aber irgendwie aus anderen Blickpunkten. Und das ist mir dann einfach zu viel Information auf einmal. Weil ich muss nicht sekündlich wissen, wer, wo, wann, wie, irgendwas. Und mir reicht eine Grundinformation aus. Das war früher auch nicht anders und sind auch weitergekommen. Wobei das natürlich ein bisschen ein Widerspruch ist zu dem, was die Sächsische Zeitung, was dir an der Sächsischen Zeitung nicht gefällt, dass die Überschriften so groß werden und die Texte so kurz. Ja, naja, also wenn ein Text doppelt so lang wird, aber nicht mehr Inhalt hat, na, dann muss er nicht doppelt so lang sein. Das ist richtig. Weil das ist wirklich irgendwie, packen die was früher irgendwie so gefühlt für mich, vielleicht war es auch als Kind einfach so, dass einem das so groß und wichtig vorkam, aber wenn ich irgendwie einen Fakt in 4, 5 Sätze packen muss, naja, dann kann ich 2 Drittel der Sätze auch weglassen. Aber warum machen die das? Na, weil sie Platz brauchen, Platz füllen müssen, weil sie keine Informationen kriegen, weil sie nicht richtig recherchieren, was weiß ich. Weil Recherche Geld kostet, ne? Die Zeitungen haben kein Geld. Ja, wahrscheinlich mehr. Irgendwie sowas. Das mag ich halt an der Zeit, wo ich sage, da hast du einen Artikel, der geht dann über eine halbe Seite und hat aber wenigstens mehr Informationen drin. Genau. Welche Zeitungen werden übrig bleiben? Was denkt nicht ihr? Nicht viele. Ich glaube nicht viele. Ja, ich glaube, also tatsächlich glaube ich, dass Wochenzeitungen da eine gute Chance haben, weil sie einfach wirklich einen anderen Rhythmus haben als das, was man sonst täglich, stündlich besser übers Internet womöglich bekommt. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Zeit, Spiegel. Und ansonsten, ja, werden, glaube ich, Zeitungen übrig bleiben, die es schaffen, ihre Leser zu informieren, ihren Lesern etwas zu bieten, was sie woanders nicht bekommen. Also die nicht voller dpa-Meldungen sind, sondern die voller eigener Gedanken, eigener Blickwinkel, eigener Reportagen sind. Was aber wiederum so teuer ist. Ich glaube, dass, also Zeitungen sind jetzt schon nicht billig, ich glaube, dass Zeitungen noch sehr viel teurer werden, dass sie dadurch... Früher sind die halt durchs Anzeigengeschäft querfinanziert worden. Ne? Früher haben die Anzeigen den Journalismus finanziert. Ja, das ist jetzt sehr viel weniger. Und deswegen werden Zeitungen auch so eine Art Luxusprodukt werden. Gibt es da seriöse Kalkulationen, was eine, weiß ich nicht, Süddeutsche Zeitung kosten würde, wenn man sie komplett bezahlen würde? Also wenn der Leser, der Käufer sie komplett bezahlen würde? Das ist jetzt nicht mehr so viel mehr. Also es war früher immer, dass 2 Drittel der Einnahmen aus Anzeigen kamen und 1 Drittel aus dem Vertrieb, also aus dem von Lesern quasi. Das hat sich schon umgekehrt. Also dieses 2 Drittel der Leser, 1 Drittel sind Anzeigen. Und ja, womöglich von der Tendenz her wird das noch weiter zunehmen. Also der Anteil der Anzeigen abnehmen. Da habe ich nur genau das Gegenteil, das Gefühl. Dass das immer mehr Werbung drin ist. Mehr Werbung. Also mir fällt das vor allen Dingen auf im ZDF und ARD. Ich bin als Kind mit 3 Sendern groß geworden und das war nie Werbung. Also da kam vielleicht mal vor den 8 Uhr Nachrichten irgendwie, ich sage jetzt mal von Hexal irgendwas oder Ratioform. Wenn ich jetzt irgendwie meinen Fernseher anmache und ARD, ZDF anmache, hast du gefühlt mindestens eine Werbeunterbrechung in jeder Sendung und das geht mir so auf den Wecker, dass ich eigentlich nur noch Mediathek gucke. Aber dann hast du die Werbung nicht. Aber das täuscht, das muss täuschen, ja. Weil die Menge an Werbung bei ARD und ZDF begrenzt ist und auch überhaupt nur bis 20 Uhr laufen darf. Mhm. Und die ARD schafft es zwar sehr geschickt, vor der Tagesschau ungefähr 15 winzige Schnipselsendungen zu zeigen und immer zwischendurch noch Werbung. Also da kann ich sehr diesen Eindruck nachvollziehen, aber insgesamt mehr Werbung kann es an der Stelle eigentlich nicht geworden sein. Vielleicht ist es wirklich der Eindruck, dadurch, dass ich die letzten 5 Jahre eigentlich nur noch Mediathek geguckt habe, wo halt gar keine Werbung ist. Ja, das ist genauso, wenn du den ganzen Tag mit einem Firefox surfst und dann an irgendeinem Arbeitsplatz sitzt, wo ein Internet Explorer ist und du auf einmal feststellst, wie viel Werbung eigentlich im Internet ist. Das geht mir immer so. Dass ich so total erschlagen werde von diesem ganzen Geblitze und Geblinke und ja. Das ist richtig. Du musst nur irgendwie auf einer Seite irgendwas dir angeguckt haben und zack, kriegst du überall die Banner mit irgendwelcher Werbung. Ich habe für eine Freundin neulich nach einem neuen Kleid für ihre kleine Tochter gesucht. Zack, kriege ich überall Kinderwerbung und hast du nicht gesehen und Klamotten hier und Kinderwagen da. Und du denkst, Entschuldigung, ich war auf einer Seite. Ja, das reicht. Das Schlimme ist vor allem, bei Facebook wird mir seitdem immer vorgeschlagen, du hast doch manchmal so diese Posts irgendwie gesponsert von irgendwas. Mhm. Die sind schwanger. Und ich denke mir, nein. Nein. Aber solange das passiert, brauchen wir auch noch nicht allzu große Angst vor Algorithmen zu haben, denke ich mir immer. Ja, aber das ist trotzdem gruselig, weil das ist seit einer Woche. Du bist seit einer Woche schwanger. Vielleicht weißt du es selber noch nicht. Genau. Hm? Nee, aber das ist echt krass. Ich glaube, wenn die dort irgendwie eine Lösung finden, ihre Algorithmen so zu programmieren, dann bin ich, glaube ich, wirklich nur noch offline unterwegs. Und das sagen wir alle und wir werden es trotzdem nicht sein. Das ist der Witz. Ich glaube fest daran, dass wir den Komfort, den wir jetzt haben mit diesem ganzen Dauer-Online-Sein und also mit diesen Kommunikationsmöglichkeiten, dass wir diesen Komfort nicht wieder hergeben wollen. Glaube ich fest dran. Jule, der Mario Bartsch, der sitzt draußen, der hat sich jetzt ein paar Nachrichten ausgedacht, hat die vom Zensor abnehmen lassen. Damit wir hier weiterhin Systempropaganda verbreiten können, werde ich dich jetzt aus der Leitung werfen. Und danke für deinen Anruf. Danke auch. Frohes Fest. Tschüss. Hört den Blue Moon auf Fritz und zu Gast ist Stefan Niggemeier, der ist Medienjournalist und genau darüber reden wir, über Medien. Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Zu Gast heute Abend ist Stefan Niggemeier, der Medienjournalist, und wir reden über die Medien. Guten Abend, Jens. Hallo, bin ich jetzt dran? Du bist jetzt dran, danke fürs Warten. Ja, kein Problem, der Akku hat ausgehalten. Ja, also ich höre auch deinen Podcast hier und da, aber eben noch ein paar andere, die du jetzt eher als Pfui bezeichnen würdest. Aber dich als was bezeichnen würde? Bitte? Als was bezeichnen würde? Als Pfui. Pfui? Ja, andere, die andere Meinungen haben, aber es ist ganz interessant, mal unterschiedliche zu hören. Aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, sondern mich interessiert eigentlich eins. Die öffentlichen Rechtlichen, die haben ja entscheidende Positionen, die werden ja praktisch durchaus nach Parteibuch besetzt, beziehungsweise, dass man dann halt, beim ZDF ist mir das mal aufgefallen, dass es dann heißt, naja, da wird der Chefredakteur und dann schachern CDU und SPD ein aus. Die Freundeskreise nennen die sich, glaube ich, ne? Ja, aber ist es nicht auch so, dass es wirklich so ist, dass das irgendwie eine Parität sein muss, dass das alles sich so widerspiegelt? Und was ich eigentlich da eigentlich nur hinterfragen möchte, ist, wenn eine große Koalition ist, wie sie jetzt ja existiert, ob dann nicht letztendlich so ein vor allem so ein Gehorsam da ist, dass man praktisch regierungstreu berichtet und eine echte Kritik eigentlich man dadurch als Journalist nur verlieren kann. Ganz ehrlich, ist schwer zu sagen. Ich kann natürlich jetzt erzählen, was ich will. Ich bin befangen, weil ich bin Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und zwar freier Mitarbeiter. Das heißt, ich bin das schwächste Glied in der Kette. Und wenn ich jetzt sagen würde, ja natürlich, wir werden alle nach Parteibuch besetzt, könnte es sein, dass das stimmt und ich morgen rausfliege. Darum müsste ich sagen, die werden nicht nach Parteibuch besetzt. Tatsächlich ist es etwas komplizierter. Ich weiß nicht genau, wie es beim ZDF läuft. Ich glaube, beim ZDF ist es ein bisschen komisch, dass da manchmal die SPD ein bisschen stärker ist, manchmal die CDU ein bisschen stärker ist. Also ganz oben in der Hierarchie ist das beim ZDF sehr, sehr klar geregelt. Also abwechselnd CDU, SPD. Ah, siehste. Es ist dann, so wie ich es weiß, ist es in den Ebenen darunter nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Also, Ich glaube, Ebenen darunter, da meinst du jetzt dann Redaktionsleiter genau, und sowas. Genau, wenn man dann irgendwann nicht mehr in den obersten Regionen ist. Aber vermutlich spielt es, also ich glaube, der Einfluss ist da tatsächlich zurückgegangen. Aber tatsächlich ist natürlich die Beobachtung, dass es in Zeiten von einer großen Koalition, wo es dann eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr macht zu sagen, man macht abwechselnd einen rechts, einen links und hat aber trotzdem auf beiden Seiten dann immer die Regierung, nicht die Opposition. Also ja, das ist ein Problem. Ich würde jetzt auch da den Journalisten vielleicht auch erstmal unterstellen, dass natürlich auch jemand, der ein SPD-Mitglied ist, dass der nicht nur Nachrichten im Sinne der SPD macht und bei anderen Parteibüchern genauso. Aber natürlich ist das ein Problem. Natürlich ist überhaupt der Einfluss der Politik ein Problem. Ja. Und wenn man sich gerade anguckt, was jetzt passiert, weil das Bundesverfassungsgericht ja gesagt hat, dass die Zusammensetzung des Fernsehrats beim ZDF verfassungswidrig ist. Und der Vorschlag sieht jetzt so vor, dass man im Grunde, dass die Länder, also dass alle Länder diese Plätze besetzen und man am Ende dafür sorgt, dass auch da dann vor allem SPD und CDU-Menschen sitzen werden. Habe ich auch da das Gefühl, dass die Politik da auch noch nicht erkannt hat, wie gefährlich das ist. Also dass sie da immer noch ihre Pründe verteidigen, anstatt auch da ein Zeichen zu setzen, zu sagen, wir sorgen jetzt dafür, dass dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht mehr unter diesem Generalverdacht steht, dass die Politik da rein regiert. Und was Jens ja auch gerade geäußert hat, genau. Und da nochmal kurz anzudocken, was ist bei der ARD funktioniert es ein bisschen anders. Also wir haben 9 Landesrundfunkanstalten, das heißt, es gibt 9 Geschäftsleitungen oder Geschäftsführungen, die heißen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Intendanzen. Die werden durch den Rundfunkrat besetzt. Im Rundfunkrat, da sitzen Vertreter von gesellschaftlich relevanten Gruppen, also tatsächlich politische Parteien, Schützenvereine, Wohlfahrtsverbände, was auch immer da sitzt. Die bestimmen den Intendanten, also den Geschäftsführer dieses Unternehmens sozusagen. Dass da unmittelbar nach Parteibuch beschlossen wird, sehe ich eigentlich nicht. Was ich sehe ist, dass natürlich, wenn du ein Bundesland hast, in dem alle gesellschaftlich relevanten Gruppen in einem Gremium sitzen, das einen Chef bestimmt und dieses Bundesland gerade politisch ohnehin eher rechts oder eher links ist, dann wird vermutlich auch die gesamtgesellschaftliche Stimmung, die sich in diesem Rundfunkrat ausdrücken soll, dafür sorgen, dass entsprechend der gesamtgesellschaftlichen Stimmung da jemand sitzt. Aber auch das ist sehr, sehr, sehr, sehr vage und sehr, sehr schwammig. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Eindruck daher kommt. Aber ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass da nach Parteibuch besetzt wird. Naja, vielleicht nicht nach Parteibuch. Die Frage ist aber nur, nehmen wir mal an, die Bundesregierung würde in Summe jetzt irgendwas Absurdes machen. Ja. Wo man eigentlich sagen würde, aus Menschenverstand, das ist eigentlich Unsinn. Würde darüber ernsthaft kritisch berichtet werden oder geht da schon nicht wieder die Angst vor, dass man sagt, hoppla, da kann ich mich eigentlich nur verbrennen, ich kann nur verlieren. Na, es wird ja gemacht. Also ich erinnere da immer gerne an den Kollegen, dessen Namen ich vergessen habe, der jahrelang Helmut Kohl hinterhergereist ist. Ich glaube, der war von Panorama, von der Panorama-Redaktion, weil, glaube ich, jahrelang Helmut Kohl hinterhergereist ist, in einem Jeansanzug, in einem verwaschenen Jeansanzug. Und Helmut Kohl bei jeder Gelegenheit auf den Keks gegangen ist und gefragt hat, was ist denn mit den Spendern eigentlich? Es passiert ja, also das ist, wie Stefan eben sagte, es passiert immer wieder großartiger Journalismus, passiert kritischer Journalismus, es passieren all diese Dinge. Vieles davon geht nur in einem irren Rauschen unter. Und kommt auf Nebenschauplätzen. Und das Gefühl hat man ja auch manchmal, was ihr vorhin auch schon gesagt hattet, ist ja auch, dass durchaus, sobald man von einem Gebiet Ahnung hat, deshalb auch immer, entweder weil es ein Nischengebiet ist, wo sich keiner auskennt, da hat man eben das Problem, und da ist ja gar kein böser Wille dahinter, dass irgendein Experte dann befragt wird, in einer der vielen Unterhaltungsnachrichtensendungen vom Morgenmagazin bis sonst was, und dann sitzt da halt irgendjemand von dem Verband XY, der irgendwas behauptet. Und da rollen sich manchmal schon die Nackenhaare auf, weil man dann einfach mitbekommt, da wird einfach was Falsches erzählt. Das Problem mit den Randplätzen, du meinst dann die Sendeplätze zu komischen Uhrzeiten und sowas, ne? Ja, natürlich. Ich meine, ja, das Problem, Sendungen, das die Problem ist, 20:30 laufen, aber wenn halt. Ja, aber das guckt halt keiner. Ja, genau. Das ist ja das Problem. Mach's um 20:15 Uhr. Nein, aber bring diese Sendung um 20:15 Uhr, und die Leute schalten reihenweise deinen Sender ab, beziehungsweise den Konkurrenzsender ein. Und beim nächsten Mal musst du dich fragen lassen, warum du denn ein Programm veranstaltest, das keine Sau sehen will. Das ist das Dilemma, in dem die Kollegen immer wieder stecken. Die müssen das ist das Dilemma, was du hast, wenn du ein Massenmedium machst. Du musst mit einem großen Netz fischen, du musst die Masse mitnehmen. Und das schaffst du aus irgendeinem Grund nicht, indem du beispielsweise Panorama um 20:15 Uhr bringst und da die kritischen Dinger machst. Das geht nicht, aber die Tagesschau könnte ja auch teilweise kritisch. Ich meine, es ist immer eine Geschmackssache natürlich dabei. Es fällt einem halt manchmal, oder mir, es muss ja auch nicht richtig sein. Wenn ich zum Beispiel, das war damals, als wir hatten ja 2 Konflikte, das eine war das ganze Thema Ukraine und das andere war das Thema Israel, Hamas und so weiter. Und wenn ich halt bei heute so großen, ich habe es nicht mehr wortwörtlich in Erinnerung, aber tendenziell war es so, ja, die schießen von links nach rechts mit Raketen, von da und da nach Raketen. Wir haben 200 Tote. und dann ging es zur nächsten Meldung. Mhm. Das war zu einem Zeitpunkt damals, wo ich mir gedacht habe, ja, das mag so sein, aber müsste nicht dazu gesagt werden, dass zu diesem Zeitpunkt die Toten fast noch alle auf einer Seite waren. Ich weiß genau, was du meinst. Das da habe ich mir gesagt, warum wird das weggelassen? Hat das irgendeinen Sinn? Nee, ich glaube, das ist Tradition. Ich gucke auch oft Nachrichten und höre oft Nachrichten. Also ich höre sehr viel Radio, sehr viel Deutschlandfunk. Und das sind halt immer Nachrichten, das sind halt einfach Meldungen. Es sind 200 Raketen verschossen worden, 200 Tote, oder es sind Raketen verschossen worden und es gibt 200 Tote. Ja. Und ich würde mir bei jeder zweiten Meldung wünschen, ein bisschen mehr Fleisch noch an der Suppe zu haben, also ein bisschen mehr Informationen. Wäre das jetzt gleichmäßig verteilt, sich zwei Fußball. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das ist eine Tradition, also ich glaube, dass das einfach Tradition ist. So haben wir immer Nachrichten berichtet und wer es vertieft haben will, der kann ja dann um 22.30 Uhr das Heute-Journal gucken. Da stellt sich dann die Frage, wäre es denn umgekehrt genauso? Also ich meine, ich muss dazu sagen, ich hatte selber mal Springer-Aktien, war in den Genuss gekommen, dreimal bei der Hauptversammlung zu sein. Ja. Sehr interessant, kann man eigentlich jedem nur empfehlen, als Unterhaltungssache. Und da wird es ja richtig gelebt, diese Vorgehensweise, sprich das Pro-Amerikanische, das ist ganz eindeutig definiert, das Pro-Israelische auch ganz eindeutig. Ob das nun gut ist oder nicht, will ich gar nicht bewerten. Aber die sagen ja schon mal ganz klar, in diese Richtung hat es zu gehen. Ich wollte gerade sagen, immerhin geben sie es zu, ne? Also steht bei denen in den Unternehmensrichtlinien. Das stimmt, aber allein das macht es ja nun auch nicht unbedingt besser. Ich finde schon. Ja, ich finde schon, wenn jemand sagt, ich bin ganz klar pro-amerikanisch, so. Bitte habt das im Hinterkopf bei allem, was ich erzähle. Ich finde das gar nicht schlecht, wenn das jemand sagt. Das ist prinzipiell auch in Ordnung. Nur von daher weiß man natürlich auch, was man von diesem Medium in dem Moment sagen muss, hoppla, im Zweifelsfalle wird es eindeutig Partei beziehen. Aber ist doch besser, als jemanden zu haben, der so tut, als würde er keine Partei beziehen und bezieht dann halt hinterher trotzdem Partei. Genau, und den Verdacht hat man dann halt bei manchen Meldungen, dass man dann sagt, hoppla, warum wird das weggelassen? Warum wird da jetzt was gebracht? Wie gesagt, das ist, glaube ich, eine Mischung aus Fehlern, die passieren, dass in irgendwelchen Nachrichten was falsch gesagt wird. Das hört man so oft, da wundere ich mich nur immer, dass keiner reagiert. Und anderen Sachen, dass halt letztendlich, wenn irgendwo eine Meldung passiert oder dass irgendwas dargestellt wird und so vereinfacht wird, dass es dann tendenziell falsch wird. Also ZDF hatte zum Beispiel noch eins, das Thema Steuern und Progression. Die haben praktisch kalte Progression erklärt. Das war neulich ein Thema, dann haben sie praktisch ein Gehalt gehabt. Dann ging der Balken hoch, das ist die Gehaltserhöhung. Und jetzt kommen die Steuern. Zip, ging der Balken runter und man hat am Ende weniger ein Portemonnaie. Das ist so, wie es verkürzt wurde, leider nicht korrekt mehr. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum wird das jetzt so gebracht und so verkürzt, dass ein falscher Eindruck entstehen kann? Und das wäre eigentlich eine Frage, die man eben den Journalisten stellen müsste, die das gemacht haben. Und von denen müsste man dann aber auch eine sinnvolle Antwort bekommen. Ich habe zur Zuschauerredaktion geschrieben, die haben extra Dings, dann kriegt man dann eine Antwort, die hat eine Ticketnummer, das heißt, es könnte schon über ein Callcenter gehen. Ticketnummern sind dann mal verdächtig. Das haben wir intern auch. Also immer, okay, wenn irgendwer irgendeine Anfrage an irgendwen stellt, machen wir erstmal ein Ticket auf in so einem Content-Management-Ticket-System, keine Sorge. Okay, dann. Ich werde da auch regelmäßig wahnsinnig drüber, aber das ist hier so bei uns. Dann kriegt man die Antwort, hat man auf dem Tisch, da steht drin, ja, kalte Progression, das wird hier erklärt, ZDF-Bericht, Sommerinterview, Sigmar Gabriel, okay, geht man dahin. Dann kriegt man erklärt, was gemeint wird, dass der Steueranteil immer wächst und dass es eine Inflation gibt und die muss man einrechnen und dann kann es sein, dass halt die Kaufkraft sinkt und man noch dann da stimmt es, aber trotzdem, wenn man dann nachfragt, warum war es in der Heute-Sendung so, dann ist erstmal Schweigen im Walde und das ist zumindest dann auch nicht unbedingt vertrauensaufbauend. Das denke ich mir, dass das so Positionen sind, wo der Zuhörer sich wundert und sagt, was ist denn das? Was ist das? Warum? Warum darf er das sagen? Warum kommt keine Gegendarstellung? Warum wird es nicht mehr erklärt? Denn es gab es ja scheinbar schon ein paar Mal, dass Berichte da waren im Fernsehen, wo es dann auch durchaus klar war, dass da falsche Bilder oder ein falscher Zusammenhang erschien und dass es dann letztendlich, wenn es überhaupt irgendwo widerrufen wurde, auf der fünften Seite im Internet irgendwo, Es gibt keine sinnvollen Prozesse, mit Fehlerkorrektur umzugehen, also Fehler zu korrigieren. Das ja, einfach, man darf das keine machen, nicht... habe ich das Gefühl. Ja, aber man macht halt welche, weil wir sind halt alles Menschen. Bei uns beim Videotext hängt an der Wand eine schöne Videotextseite von der Tagesschau. Da steht drin, Costa Cordalis wird leer gepumpt. Als Überschrift. So ein Klassiker halt. Weißt du, du sitzt da halt irgendwie, bist am Nachrichtenschrubben, bist im Autopilotmodus, schreibst Costa und dein Gehirn ergänzt zu Cordalis. Und du kannst halt überhaupt nichts machen und gibst es auf Sendung. Ja. Und dann sind so eigenartige Sachen draußen. Und wie gesagt, und zurzeit, man muss glaube ich auch trennen zwischen den Öffentlich-Rechtlichen, wo man natürlich sagt, hey, ihr müsst ein bisschen neutraler sein. Die anderen werden in irgendeiner Form, auch wenn es reduziert ist, von den Anzeigenkunden mitbezahlt und die müssen irgendwas machen. Und das hat man zum Beispiel mir bei Focus Online aufgefallen. Das ging vor einem Jahr los. Dann habe ich plötzlich nur noch Headlines gehabt, wo man gesagt hat, oh Gott, angucken. Ach so war's. Und die haben es aber geschafft. Die haben irgendwo, glaube ich, online-mäßig, da müsste Stefan ja irgendwas zu sagen können, sind die, glaube ich, relativ weit nach vorne gekommen und eine der erfolgreichsten Seiten mittlerweile durch dieses, ich nenne es mal Bauernfängerei. Bayerische Headlines und dann kriegt man, gut, für mich ist es jetzt so, dass ich sage, okay, Fokus Online, gucken wir mal, ob jemand anders geschrieben hat, dann werde ich was Genaueres finden, hoffentlich. Und auch was Genaueres, als wenn ich versuche, über Facebook irgendwelche Recherchen zu machen, da stelle ich mir überhaupt sehr amüsant vor. Aber also Beispiel Fokus Online ist natürlich, also ja, das stimmt und die sind sehr erfolgreich damit, ich glaube, die liegen hinter Bild Online auf dem zweiten Platz, vor Spiegel Online, was so Abrufzahlen angeht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm. Ja, und aber, die sind vor allen Dingen aufgestiegen deutlich. Ja, die waren, glaube ich, vorher deutlich schlechter. Und das ist ganz oft sehr, sehr eklig und falsch und übertrieben. Aber ein bisschen muss man da natürlich auch dann irgendwie das Publikum prügeln und sagen, ja, dann, wenn ich das irgendwann mal erkannt habe, dann klicke ich halt irgendwie nicht mehr auf Links von Focus Online oder versuche nicht auf dieser Seite mich zu informieren, wenn ich das dritte Mal irgendwo draufgeklickt habe und denke, ach guck mal, die Überschrift war so aufregend, aber dahinter verbirgt sich gar nichts. Den Punkt habe ich ja gerade erreicht, dass ich sage, okay, Jungs, nett gemacht, aber für mich ist es jetzt gut. Ja. Das ist also in der Richtung ist, glaube ich, und das Schlimme ist, das fällt mir wiederum auf dieses absolute, auf die Gegenseite einschlagen zurzeit. Das ist ja wirklich ganz schlimm, wenn irgendeine andere Meinung vertreten wird, dann wird ja darauf eingehämmert, als ob die Gegenseite völlig bekloppt ist oder irgendwas hinterfragt. Und das finde ich eigenartig. Mhm. Wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, kennt ihr die Nachdenkseiten? Mhm. Ja. Ist das Verschwörungstheorie oder ist das eigentlich... Manchmal schwimmen die ein, finde ich jedenfalls, ich lese sie sehr gerne. Ja, aber gelegentlich schwimmen die ein wenig zu weit raus. Also gelegentlich habe ich das Gefühl, dass auch die Schlüsse ziehen, die eigentlich Fehlschlüsse sind. Und vor allen Dingen Absicht unterstellen, wo man nicht notwendigerweise Absicht unterstellen muss. Gut, vielleicht, ja gut, dass die alle in Verfolgungswahn mittlerweile haben, mag ja so sein, aber zumindest wird eine Menge hinterfragt. Und ich denke mir, wer 10 Fragen stellt und von da sind 8 Fragen erstmal gut. Da kann ich auch akzeptieren, wenn mal 2 falsche Fragen kommen. Man braucht halt, und das ist eigentlich wichtig, und das fehlt den meisten Menschen, habe ich oft das Gefühl, man braucht einen verlässlichen Werkzeugsatz, sag ich mal, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Ich nenne das immer Grütze-Detektor. Ja, aber Grütze zu erkennen, wo Grütze ist. Ja. Und das, also da bräuchte man wirklich irgendwie ein ordentliches Werkzeug, um das zu tun. Aber ist ja schwer, man wird doch erschlagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch, was du ja auch machst über Twitter, wenn ich da was lese, denke ich, was meint der da jetzt? Da wird ausgeteilt, denke ich mir, was ist jetzt los? Ja. Ist das jetzt Spaß? Will der andere jetzt trollen? Was ist los? Und hab wirklich Schwierigkeiten, das dann einzusortieren. Wie ist denn die Meinung? Wie ist das gemeint? Echt? Ich nehme grundsätzlich nichts ernst, was ich auf Twitter sehe, außer ich kenne die Leute, die da schreiben, persönlich. Naja, aber dadurch wird so eine Gesprächskultur gemacht, die ich eigentlich schade finde, weil es eigentlich so eine Gegenbewegung völlig auseinanderreißt. Und es gibt ja einiges zu hinterfragen, was wahrlich nicht so optimal läuft, ohne dass ich jetzt einen politischen Pessimismus hier reinbringen will. Also das ist eigentlich ein schönes Sendungsthema für nächstes Jahr. Das können wir dann irgendwie, weiß ich, jeden zweiten Freitag im Monat fragen wir mal, was eigentlich mit den Sachen ist, die nicht so gut laufen. Ja, sicher. Ich meine, es ist ja nicht böse, nur ist man es gibt Punkte, die nicht funktionieren und die werden... Ja, man hat den Eindruck, dass vieles bei den Öffentlich-Rechtlichen, die am ehesten verpflichtet werden, dass es letztendlich so ein bisschen stillgeschwiegen werden. Wenn ich BZ, ihr hattet vorhin gesagt, Springer Verlag, Ovaio, kann ich nur die BZ Berlin empfehlen, da ist es noch viel schlimmer. Weil da ist ja das Klassische wieder, oh Gott, Mindestlohn, das kostet Millionen von Arbeitsplätzen. Mhm. Ja, aber betrifft eigentlich nur 10.000, andere betrifft das ja gar nicht. Ja, das muss doch mal hinterfragt werden. Passiert. Darf ich ein bisschen Pessimismus da reinstreuen? Darfst du das? Damit hast du dann auch das letzte Wort, weil wir sind am Ende der Sendung. Nur was unser Vertrauen in unsere eigene Urteilsfähigkeit angeht. Es gab jetzt diese Meldung, die auch in meinem Freundeskreis auf Facebook irgendwie ziemlich geteilt wurde, dass Sarah Palin, diese völlig durchgeknallte frühere Vizepräsidentschaftskandidatin, gesagt hätte, man solle doch jetzt die mexikanischen Einwanderer aus Amerika in die Boote setzen und zurück nach Mexiko schicken. Großes Gelächter, alle gesagt, diese blöde Kuh ist ein Fake, hat natürlich eine amerikanische Satire-Seite verbreitet. Und ich weiß nicht, ob, also eine Geschichte, die wir gerne glauben wollen, weil wir halt alle denken, diese blöde Kuh, fallen wir dann auch gerne drauf rein. Also ich glaube, man darf jetzt auch nicht den Fehler machen zu denken, die anderen sind die Deppen, die auf den ganzen Quatsch reinfallen und wir sind davor gefallen. Ich glaube, der richtige Umgang mit solchen Dingen ist, es muss einem zunächst mal egal sein. Also man muss einfach nur den Umstand witzig finden. Das ist, glaube ich, also so gehe ich damit rum. Also wenn ich so eine Meldung lese, lache ich mich kaputt und denke mir... Man muss natürlich trotzdem auch manche Sachen ernst nehmen, weil manche manche Leute nehmen ja aus den Medien was auf. Das fällt mir jetzt auf. Man kriegt in den Medien, das ist ja nichts Erfundenes. Damals, als die Bajauch hier diesen Prediger hatten, dann ging es durch die Medien. Oh Gott, Islamismus und oh wei, und da wird Terror aufgerufen. Und wenn das jetzt jemand nachplappert, der ist ja bald der Extremste. Und da denke ich mir auch immer, Mensch, ein bisschen moderater alles, die ganze Kommunikation da drum. Jens, wir danken für deinen Anruf. Alles klar, danke. Gute Nacht, schöne Weihnachten. Ja, ebenfalls, tschüss. Danke. Und alle, die nicht rangekommen sind, nichts für ungut. Stefan und ich treffen uns sicherlich nochmal hier im Radio, weil wir treffen uns gelegentlich hier im Radio. Danke, dass du gekommen bist, Stefan. Sehr gern, danke für die Einladung. Weiter geht's mit Babette Conradi, die dreht ein paar Platten, da könnt ihr heute noch ein bisschen tanzen und wir hören uns, wenn ihr wollt, nächstes Jahr, nee, gar nicht wahr, am 31. Da drehe ich ein paar Platten über den Jahreswechsel hinweg und rede vielleicht dummes Zeug, weil ich Champagner trinke, während ich Platten drehe. Wenn ihr euch das anhören wollt, könnt ihr das gerne tun, ich würde mich freuen, ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr einfach feiern geht. Ich bin Holger Klein, danke euch für die Aufmerksamkeit, schöne Weihnachten und guten Rutsch. Und das hört man.